Während der Montagsdemonstrationen gegen Hartz IV gab es in mehreren großen deutschen Tageszeitungen eine ganzseitige Anzeige, ich weiß nicht, ob es der ein oder andere von euch, von Ihnen gelesen hat, in der illustre Deutsche von Herrn Hund bis zu Herrn Grass, illustre Leute aus dem Bereich von Wirtschaft, Politik und Kultur, darauf hinwiesen, dass auch sie zum Volk gehören, dass nicht nur die Montagsdemonstranten ein Volk sind, sondern sie auch dazugehören würden und dass sie als Teil des Volkes wohl mal darauf hinweisen möchten, dass sie ganz für die Hartz-Beschlüsse der Bundesregierung sind und dass gefälligst die Montagsdemonstranten in West und vor allen Dingen in Ost doch mit ihrer elenden Jammerei mal aufhören sollten. Das ist etwas salopp zusammengefasst, das, was die Repräsentanten der deutschen Elite sich in mehreren großen Tageszeitungen eine ganzseitige Anzeige haben kosten lassen. Ich will auf die Anzeige nicht weiter eingehen. Ich habe sie nur als Aufhänger benutzt, um darauf hinzuweisen, dass die Herren Politiker, die Herren Wirtschaftsmenschen, die Herren Journalisten, die sich dort als Unterzeichner geoutet hatten, ganz zu Unrecht die Montagsdemonstranten in Ost und West als Jammerlappen bezeichnet haben. Denn die Jammerei, das Klagen und Wehklagen beherrschen sie ebenso gut, natürlich mit anderem Inhalt. Es ist schon bemerkenswert, was da an Jammerei, Beschwerden und Wehklagen zusammenkommt, wenn man all die Beschwerden auflistet, die insgesamt von denen kommen, die die Wirtschaft oder die Arbeitswelt ausmachen, beziehungsweise die diese maßgeblich bestimmen. Betriebe, um mit denen anzufangen, jammern über Absatzschwierigkeiten. Bei Opel hieß es, der Astra läuft nicht, was man wohl nicht technisch auflösen sollte. Es wird gejammert über zu hohe Lohnkosten. Arbeiter jammern, beschäftigte Arbeiter jammern über fehlende Beschäftigungssicherheit. Auch bei Opel, bei Karstadt, bei Daimler-Benz, bei VW. Und die Unbeschäftigten rufen, gerade auf den Montagsdemonstrationen, nach Arbeit, Arbeit, Arbeit. Oder alles Zitate aus transparenten Arbeit statt Almosen. Ihre Vertretungen, die Gewerkschaften, sehen die Tarifautonomie und den Sozialstaat gefährdet. Und in den Tarifrunden warnen sie regelmäßig davor, dass drohende Kaufkraft die innere Zirkulation angreifen würde, deswegen auch nicht im Interesse der Betriebe sein könnte. Zudem klagen sie über ungerechte Verteilung der Arbeit. Und der Staat, um den auch nicht zu vergessen, also Regierung, Parteien, Politiker, die klagen vor allem und immer wieder und dauerhaft über fehlendes Wirtschaftswachstum. Das Ganze wird flankiert noch von einer oder mehreren Klagen, der sich Journalie, Politik, Wissenschaftler, aber auch Wirtschaftsführer anschließen, dass die ganze Lage der Nation kein Zufall sei, sondern, so heißt eine der Diagnosen, das Resultat einer Fehlentwicklung. Und eine der Hauptabteilungen dieser Fehlentwicklung sei der Skandal, dass sich Deutschland zu einem Freizeitweltmeister, zitiert, entwickelt. Soweit erst einmal. Das soll reichen als Jammerei und als Klage und als Beschwerde. Da könnte man noch einiges mehr zusammentragen. Ich will es aber mal dabei belassen. Ich habe die zentralen Punkte, die werden die Stichworte meines Vortrags sein, auch in der Reihenfolge, in der ich sie abhandeln werde. Reihenfolge ist nicht zufällig da mal an die Tafel geschrieben. Macht sich ja didaktisch immer gut. Warum? So könnte man angesichts dieser geradezu chronischen und wachsenden Unzufriedenheit über die nationale Ökonomie fragen, warum lassen die Säulen der nationalen Ökonomie die Säulen der Gesellschaft denn nicht einfach von dieser Wirtschaftsweise, wenn sie ihnen so wenig gefällt? Warum arbeiten Sie sich nicht zu dem Standpunkt vor, dass eine Wirtschaft, die irgendwie allen Beteiligten nur Ärger und Krisen, Misserfolge und Probleme bereitet, wenig taugen kann? Dass man sich von ihr, so wie sie also eingerichtet ist, doch auch genauso gut verabschieden könnte und es mal anders versuchen könnte. Die Ansammlung der Klagen, ihre Häufung, aber auch ihre Qualität würden so einen Befund tatsächlich rechtfertigen. Denn allemal gehen die Klagen ans Eingemachte dieser Wirtschaftsweise. Ohne Absatz kein Geschäft, aber am Absatz fehlt es. Ohne Wirtschaftswachstum kein Staatshaushalt. Ohne Staatshaushalt keine Abteilung staatlicher Politik, aber am Wirtschaftswachstum fehlt es gerade. Ohne Arbeit kein Einkommen, aber an Arbeit fehlt es. Das sind also schon substanzielle Sorgen und Probleme, die da von den jeweils Betroffenen vorgetragen werden. Und dennoch ist den Klagen fast der umgekehrte Tenor zu entnehmen. Noch jede Beschwerde mündet in das glatte Gegenteil von einer Absage an das existente Wirtschaftssystem. Keine Klage leitet mal tatsächlich ernsthaft über zur Frage nach den Ursachen des jeweils eingetretenen und beklagten Misserfolgs, sondern insistiert, und zwar alle Beschwerdeführer zusammen, insistiert darauf, dass sich in diesem unseren Wirtschaftssystem all das doch gefälligst einzustellen habe, was da in der Klage vermisst wird. Absatz, Arbeit, Einkommen, Wirtschaftswachstum, Kaufkraft und so weiter. Jede Klage klagt weniger an, als vielmehr ein. Kein Klagevertreter will ernstlich einmal prüfen, warum er denn ständig in die genannten Schwierigkeiten gerät. Jeder Klagevertreter reklamiert vielmehr mit der jeweiligen Beschwerde fast so etwas wie das Recht, von dieser Wirtschaft, deren Teil er ist, bedient oder vielleicht sogar gut bedient zu werden. Sie scheinen sich allesamt irgendwie sicher zu sein, dass so etwas auch geht. Sie scheinen sich sicher zu sein, dass es hierzulande zuständige Objekte, Institutionen, Adressaten gibt, an die Sie Ihre jeweilige Klage richten können und die auch geeignet ist, diese Klage jeweils anzunehmen. Und Sie scheinen keinen Zweifel daran zu haben, dass diese Wirtschaftsweise irgendwie auch allen Beschwerden gleichermaßen gerecht werden kann. Fast noch merkwürdiger ist nun allerdings, dass geradezu spiegelbildlich zu den Klagen aus dem Bereich der Wirtschaft und der Arbeitswelt Leute, die ihrem Selbstbewusstsein nach Kritiker dieser Wirtschaftsweise, ja manchmal sogar Systemkritiker dieser Wirtschaftsweise sind, sich anschicken, dieses aufgeregte Gejammer zu beschwichtigen. Die Rede ist von Globalisierungskritikern wie Attac, die sich bekanntlich unter der zentralen Parole versammeln: Es ist genug Reichtum für alle da. Eine andere Welt ist möglich. Das sind Originalzitate von Attac, ihr kennt sie alle. Egal an welche Adresse sich im Einzelnen so eine Parole auch wenden mag, nimmt man ihren Gehalt für sich, dann heißt er: Hallo Leute, lasst das jammern. In dieser Gesellschaft wird so viel an Reichtum produziert, dass der glatt für alle reicht. Man müsste ihn nur richtig verteilen. Da wird also behauptet, dass die jeweiligen Anliegen, die da in den diversen Klagen vorstellig gemacht werden, Einkommen, Absatz, Sozialstaat und Wirtschaftswachstum, Kaufkraft und Gewinn, schon alle irgendwie miteinander verträglich wären, wenn man nur das System, reduziert auf Verteilung, also die Verteilung des Reichtums, korrigieren würde. Attac gibt also damit eigentlich dem Recht, was alle Beschwerdeführer, wie ich vorhin gerade gesagt habe, immer implizit, weniger explizit als implizit unterstellen, dass diese Gesellschaft schon irgendwie einen Weg finden müsste, diese Interessen gleichermaßen zu bedienen, unter einen Hut zu bringen. Es ist verrückt, aber es ist nun mal so. Die Front der Beschwerdeführer von Arbeitern, Gewerkschaft, Wirtschaft und Staat will unbedingt an jener Wirtschaftsweise festhalten, die ihr permanent materiellen Ärger der einen oder anderen Art bereitet. Und ausgerechnet die Kritiker der Wirtschaftsweise weisen die Klagen als völlig unnötig zurück. Hört auf zu jammern. Es gibt eigentlich keinen Grund für Beschwerde, denn es ist genug für alle da. Eine paradoxe Situation. Grund genug, beide Seiten etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Seite der, ich nenne es mal, affirmativen Beschwerdeführer mit ihren Klagen und die Seite der beschwichtigenden Systemkritiker mit ihrer Umverteilungsphilosophie. Was ich dabei machen will, ist Folgendes, und das gibt den etwas irritierenden Untertitel des Vortrages aus gegebenem Anlass eine etwas andere Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie wieder. Ich behaupte, dass diesen vier, auf die ich es mal reduziert habe, zentralen Beschwerdeinhalten zu entnehmen ist, was es mit dem Kapitalismus auf sich hat. Man muss ihn nur ein wenig genauer anschauen, dann wird klar, behaupte ich, was es mit dieser Produktionsweise auf sich hat. Es ist, behaupte ich, diesen andauernden, öffentlich gemachten, niemandem verborgenen Klagen zu entnehmen, die zentrale Kritik des Kapitalismus, die zentrale Kritik grundlegender Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus. Dafür allerdings braucht es zwei Voraussetzungen, die ich hiermit bei euch ein wenig einklage. Man darf solche Beschwerden mal einfach nicht für selbstverständlich halten und sich auf den Standpunkt einer dieser Beschwerden stellen. Diese beiden Sachen darf man nicht machen. Man muss sich schon ohne gewohnheitsmäßige, vorgängige Einordnung der Beschwerden in den Alltag dieser Beschwerden, kennen wir alles, das kommt von denen, das kommt von denen, und man muss sich ohne Scheuklappen eines aus der jeweiligen Betroffenheit resultierenden Interesses der Sache annehmen. Naja, man kann auch sagen, mal wissenschaftlich an die Sache herangehen. Ich fange mal mit der ersten Klage an. Diese Gesellschaft habe sich zur Freizeitgesellschaft entwickelt. Die Soziologen kennen das. In der FAZ war es neulich gestanden. Ich habe es bei Herrn Müntefering gehört und anderem. Sie sei Freizeitweltmeister und das sei ein Skandal, dem man nun endlich ins Gesicht schauen müsste. So, was ist daran eigentlich, Freizeitgesellschaft, skandalös? Was beklagen führende Politiker, Wirtschaftsleute, Journalisten und Wissenschaftler eigentlich, wenn sie dieser Gesellschaft als Mangel ankreiden, dass sie sich, wie sie behaupten, ob das stimmt, ist noch eine ganz andere Frage, ist ja eine Behauptung, zur Freizeitgesellschaft entwickelt habe. Welchen Maßstab legen Sie eigentlich mit dieser Beschwerde an? Ich meine, da steht in der Tat einiges fürchterlich auf dem Kopf. Müsste sich nicht eine Gesellschaft eines solchen Zustandes, wenn er denn die Sache trifft, rühmen? Müsste sich nicht gerade eine solche, ich nenne es mal, wie es genannt wird, hochindustrialisierte Gesellschaft, wie die hiesige, dieses Zustandes rühmen, müsste sie nicht sagen, seht her, das haben wir geschafft. Wir haben in der Tat unsere nationale Ökonomie so organisiert, dass sich das Verhältnis von Arbeitszeit zu Freizeit immer mehr zugunsten der Freizeit verbessert hat. Wir haben es in der Tat hingekriegt, dass es immer weniger Arbeit braucht, um jenen Reichtum zu produzieren, der die Wünsche der Menschen zufriedenstellt. Das wäre in der Tat ein Grund zur Zufriedenheit und nicht zum Jammern. Denn eins ist klar, um an folgende Selbstverständlichkeit in dem Zusammenhang zu erinnern: Arbeit ist und bleibt nun mal der gesellschaftliche Bereich, in dem all das erstmal produziert werden muss, was der Mensch dann zum Leben braucht, für Grund und gehobene Bedürfnisse. Arbeit ist und bleibt immer völlig systemunabhängig das notwendige Mittel für die Schaffung aller Güter, mit denen der Mensch sein Leben gemäß seiner einfachen und gehobenen Bedürfnisse gestaltet. Arbeit selbst ist nie Bedürfnis für sich. Von daher ist Arbeitszeit auch immer zwangsläufig Abzug von der freien Zeit, von der Zeit, die der Mensch doch seinem Leben, der Realisierung, der Befriedigung seiner Bedürfnisse und Interessen widmen will. Folglich sollten oder könnten sich die Menschen, die eine Gesellschaft zur Freizeitgesellschaft entwickelt haben, doch glücklich schätzen. Sie hätten es dann nämlich hinbekommen, ihr Leben nicht mal der Mühsal der Arbeit zu unterwerfen, sondern umgekehrt die Arbeit ganz in den Dienst der für ihre Bedürfnisse freigestellten Zeit zu stellen. Das wäre, ich sag's mal so locker, fast schon oder halber Kommunismus. Sie hätten ihre Arbeit gesellschaftlich so organisiert, dass das Leben tatsächlich zunehmend als freie Zeit für sie selber bestünde. Kein Grund zum Jammern. Von dieser Vernunft in der Betrachtungsweise wollen natürlich diejenigen, die Freizeitgesellschaft als einen Skandal betrachten, überhaupt nichts wissen. Vernunft ist wirklich in dieser Beschwerde nicht zu entnehmen, denn auch das andere Argument, was vielleicht der eine oder andere noch dahinter wittern mag, trifft die Sache nicht. Faulheit. Faulheit kann nicht der Grund für diese Beschwerde über Freizeitgesellschaft sein. Es verhält sich doch gar nicht so, dass Leute, die nun mal nicht arbeiten, sondern in der Freizeit sich tummeln, den Betriebsleitern, die bei ihnen anklopfen und sagen, hallo, wir brauchen euch zur Arbeit, einfach mal frech einen Korb geben und sagen, hab heute irgendwie keine Lust, klopft doch morgen nochmal an, vielleicht habe ich dann Lust. So ist es doch gar nicht. Es ist doch genau umgekehrt. Es sind doch gerade in der Regel diejenigen, die ohne Beschäftigung sind, ich nenne sie mal vorübergehend Freizeitler, es sind doch gerade diese Freizeitler, die überhaupt nicht begeistert sind von der Freizeit, die ihnen da verordnet worden ist. Umgekehrt sind es doch gerade sie immer wieder, die nach Beschäftigung rufen. Arbeit, Arbeit, Arbeit rufen sie. Schafft Arbeitsplätze. Irgendwie würde sich daran das Urteil faule Bande ziemlich relativieren. Wir haben es also mit einer ausgesprochen merkwürdigen Konstellation zu tun. Hier die Klagen der Geschäftsleute und ihrer wissenschaftlichen und journalistischen Dolmetscher über die Schande der Freizeitgesellschaft. Und dort auf der anderen Seite massenhaft, man weiß ja, zwischen 5 und 6 Millionen offiziell gezählte, ich bleibe mal dabei, Freizeitler, die das aber gar nicht sein wollen. Ja, warum kommen die denn nicht zusammen? Warum liegen die sich nicht mit ihren korrespondierenden Bedürfnissen in den Armen? Beide gleichermaßen mit einer Klage über die Freizeit im Munde. Komisch. Doch löst sich diese Merkwürdigkeit recht schnell auf. Es verhält sich bekanntlich so, dass diese Freizeitler, man muss jetzt sagen Freizeitler wider Willen, auch noch das Werk eben jener anderen Abteilung der Beschwerdeführer aus Wirtschaft, Politik und Journalie sind, vor allen Dingen das Werk der Abteilung Wirtschaft. Die Wirtschaft hat doch gerade ihren Teil dazu beigetragen und trägt ihn ständig weiter dazu bei, dass Leute so viel Freizeit haben, über die sie überhaupt nicht glücklich sind. Sie haben die 5 bis 6 Millionen Freizeitler, die, das weiß jeder von euch, Arbeitslose heißen, ein übrigens absurder Begriff, zu dem ich nachher nochmal was sage, Arbeitsloser. Die haben sie doch hergestellt. Sie haben rationalisiert, sie haben sich gesund geschrumpft, sie haben die Produktion ins Ausland verlagert, sie haben fusioniert und dann doppelt existierende Abteilungen ausgedünnt oder sind pleite gegangen. Sie waren es doch, die befunden haben, dass sie hierzulande für 5 bis 6 Millionen Menschen keine Arbeit mehr haben und keine Arbeit mehr anbieten wollen. Ja, welchem Umstand gilt denn nun Ihre Klage über die Freizeitgesellschaft? Es kann unmöglich sein, dass die Betriebe dieses Resultat ihrer eigenen Geschäftstätigkeit, dieses Resultat der Verfolgung ihrer eigenen Geschäftsinteressen, diese hergestellte Freizeit selbst beklagen. Das kann nicht sein. Das könnten Sie glatt ändern. Nicht entlassen oder wieder einstellen könnten Sie glatt. Es würde theoretisch in Ihrer Macht liegen. Das machen, das wollen Sie nicht. Und daraus ist ein einziger Schluss zu ziehen. Und der löst die Sache sofort auf. Die Beschwerde gilt folglich gar nicht der freien Zeit von Menschen, die überreichlich davon haben, eben meine Freizeitler. Es geht gar nicht, nehmen wir den bekannten Begriff dafür, um die freie Zeit von Unbeschäftigten. Ja, und wenn es nicht um die freie Zeit von Unbeschäftigten geht, dann gilt die Klage zwangsläufig der freien Zeit der Beschäftigten. Das ist ein erster Schluss, den man erstmal festhalten muss. Womit der nächste Widersinn dieser Ökonomie auf dem Tisch liegt. Ausgerechnet die freie Zeit derer, die davon vergleichsweise wenig haben, weil sie ja arbeiten müssen, ist Zielscheibe ihrer Kritik. Ausgerechnet die freie Zeit derer, die täglich in die Fabrik, ins Büro, auf den Bau oder aufs Amt rennen müssen, deren Tageseinteilung, deren Wocheneinteilung, deren Jahreseinteilung eben gerade nicht durch ihre Interessen an freier Zeit, sondern durch die Arbeitszeit hinreichend bestimmt ist, die ist es, die den Beschwerdeführern in Sachen Freizeitgesellschaft zu viel ist. Es ist also dieser Klage schnell zu entnehmen, und damit hätten wir den ersten Punkt im Prinzip aufgelöst, dass mehr Arbeitszeit eingefordert wird von denen, die Lohn empfangen, die Lohnempfänger sind, die beschäftigt sind. Die sollen also für den Lohn, den sie erhalten, noch mehr von ihrer ohnehin knappen Zeit opfern und noch mehr von ihrer ohnehin knappen Zeit dem Betrieb zur Verfügung stellen. Allein darum geht es. Betriebe wollen über Arbeit, die sie bezahlt haben, länger verfügen können. Beziehungsweise sie wollen bezahltes Arbeitsvermögen länger für sich einsetzen können. Und die Geschäftsleute haben daran ein Interesse. Dieses Interesse ist sicherlich dem einen oder anderen aus einem anderen Zusammenhang bekannt. Haben daran ein Interesse, weil sich dadurch, das ist eine ganz simple Rechnung, die Kosten der Arbeit in ihrer Kalkulation verringern lassen. Die Rechnung geht, eine bestimmte Lohnsumme verteilt sich dann, wenn der Mensch für dieselbe Lohnsumme länger arbeiten muss, über mehr Arbeitsstunden. Das heißt auch immer, und darauf kommt es dann schon an, dass auf die in der bestimmten Arbeitszeit hergestellten Stücke weniger an Lohn fällt. Sie deswegen also billiger hergestellt werden können und billiger angeboten werden können. So rechnen diese Geschäftsleute, das ist der ökonomische Gehalt dieser ideologischen Charakterisierung Freizeit als Gesellschaft, als Skandal. Und das macht aus ihrer Kalkulation die kapitalistische, so jetzt ist es mal raus, die kapitalistische Kalkulation. Sie wollen gar nicht mehr Arbeitszeit, sondern sie wollen das Verhältnis von Lohn zu Leistung also das Verhältnis von Lohn zu Arbeit in Zeit, zu ihren Gunsten verbessern. Anders gesagt, sie wollen für jede Stunde, in der der Arbeiter bei ihnen antritt und benutzt wird, weniger zahlen oder noch anders, vielleicht noch ein bisschen bekannter marxistisch ausgedrückt, obwohl das alles marxistisch war, was ich erzählt habe, obwohl es bei dem berühmten Berliner Politologen Heinrich immer ganz anders klingt. Da hört man auf 250 Seiten kein Wort von Kritik am Kapitalismus. Das ist wie eine Nacherzählung einer alternativen Erklärung von Ökonomie. Das ist zum Kotzen. Wenn ihr wollt, kann ich nachher noch mehr darüber erzählen. Ich habe mir das Buch während der Bahn angeguckt. Fürchterlich. Prompt landet meine Lieblingswirtschaftsjournalistin der FAZ, die Heike Göbel, der eine oder andere wird sie, Nomen est Omen, gleichermaßen kennen. Nachdem sie ihre Klage über die Freizeitgesellschaft losgeworden ist, systematisch am Ende ihres Leitartikels, genau bei dem, was ich jetzt aus dem Begriff rausgeholt habe. Sie sagt nicht, nachdem sie Schande, Freizeitgesellschaft gesagt hat. Das ist eine Schande, dass die Leute mit ihrer Freizeit nichts anzufangen wissen. Hier ein paar Tipps, dann sollen sie doch bitte schön die FAZ lesen oder die TAZ lesen oder irgendwas anderes Sinnvolles mit ihrer Freizeit anfangen. Nichts davon. Zitat am Ende ihres Artikels, die Möglichkeit zur Mehrarbeit ohne, Klammer auf, vollen, Klammer zu, ihre Klammer, ohne vollen Lohnausgleich senkt die Kosten der Arbeit in Deutschland. Zack, das ist es. Diesmal ganz unideologisch formuliert. Und derjenige, der ein bisschen von euch, von Ihnen in der Zeitung im letzten halben Jahr verfolgt hat, was so in den Betrieben los ist, weiß, genau so geht es in einer Brutalität zu, dass es einem die Schuhe auszieht bei VW, bei Daimler Chrysler, bei Opel etc. Wir können, wenn es nicht einleuchtet, der Zusammenhang nachher darüber reden. Aus demselben Grunde, den ich jetzt gesagt habe, das ist die Kalkulation der Betriebe. Aus bezahltem Lohn mehr Arbeit rausholen oder für bestimmte Arbeit weniger zahlen. Aus diesem Grunde fruchtet auch, jetzt baue ich mal eine der Gewerkschaftsbeschwerden ein, fruchtet auch der Vorschlag der Gewerkschaften überhaupt nichts. Der Vorschlag, der für die Umverteilung zwischen Beschäftigten und Unbeschäftigten plädiert. Das kennt ihr alle. Eine klassische Forderung der Gewerkschaft, seitdem die Arbeitslosen so die 2-3-Millionen-Grenze überschritten haben. Das ist ein Plädoyer, das heißt ungefähr folgendermaßen, wenn ihr mehr Arbeitszeit, ihr Betriebe, ihr mehr Arbeitszeit braucht, wendet euch doch an die, die draußen vor dem Betriebstor stehen und sich anbieten. Eure Bitte würde mit Sicherheit erhöht werden. Denn die sind mit ihrer freien Zeit überhaupt nicht zufrieden. Beklagen sich drüber. So ein Vorschlag wird regelmäßig nicht nur zurückgewiesen, sondern das wird wie ein von den Unternehmern wie ein Anschlag auf die Wirtschaftsweise verurteilt. Das Letztere, dass es zurückgewiesen wird, dass es deswegen auch keine Chance hat, das sollte man der Gewerkschaft übrigens nicht vorwerfen. Man sollte ihr nicht Erfolglosigkeit, man sollte ihr nicht das Fiasko ihres Vorschlages vorwerfen. Erfolglosigkeit sagt immer nur was aus über Machtverhältnisse. Naja, und da hat sie den Kürzeren gezogen. Das diskreditiert nicht automatisch den Vorschlag selbst. Der ist aus einem anderen Grunde gemeingefährlich. Vollkommen unabhängig davon, ob er erfolgreich war oder nicht. Gemeingefährlich meint, der ist, ich sag's mal weniger provokativ, idealistisch und gemein. Er ist idealistisch darin, dass er einfach vornehm von der selbst Gewerkschaften wohl nicht unbekannten Kalkulation absieht, der Kapitalisten, der es ja darum geht, möglichst wenige Leute bezahlt zu beschäftigen und die immer länger auszubeuten, arbeiten zu lassen. Davon wird vornehm abgesehen. Es wird also vornehm, und das ist dann der Übergang zur Gemeinheit, vornehm davon abgesehen, dass die Leute überhaupt keine Arbeit wollen, sondern dass sie Geld wollen. Sie wollen überhaupt nicht den Status des Freizeitlers überwinden. Sie müssen ihn überwinden, weil sie Geld für ihren Lebensunterhalt brauchen, weil sie über eine andere Einkommensquelle oder eine andere Quelle für Lebensmittel nun mal nicht verfügen. Als ob diese Leute nur Beschäftigung suchen. Als ob ihnen das Geldeinkommen egal wäre. So tritt die Gewerkschaft auf, so ist der Tenor der Gewerkschaften. Arbeit soll bloß gerecht verteilt werden. Dann ist die Welt irgendwie in Ordnung, was Betriebe für die Arbeit zahlen. Das ist dann der Gewerkschaft in der Tat sekundär. Und dabei gehen die Leute überhaupt nur wegen des Einkommens zur Arbeit. Das ist eine gewerkschaftliche Schweinerei. So, bevor ich den ersten Punkt abschließe, muss ich noch sagen, dass nebenbei noch so ein paar Sachen rausgekommen sind, die will ich einfach nochmal festhalten. Es ist also nebenbei rausgekommen. Wenn Menschen ausgerechnet mit viel freier Zeit unzufrieden sind und nach Arbeit rufen, dann kann dem nur eine Zwangslage zugrunde liegen, in die sie geraten sind oder in der sie stecken. Und diese Zwangslage heißt, sie brauchen Geld für Lebensmittel und haben keine Geldquelle, ich habe es eben schon gesagt. Sie sind also einkommensabhängig oder lohnabhängig. So heißt diese Zwangslage. Die Zwangslage heißt nicht Beschäftigungslosigkeit, um das nochmal zu sagen. Dies ist eine alberne Kategorie. Beschäftigung ist was ganz anderes. Wenn ich in meiner freien Zeit mich mit Gartenarbeit beschäftige oder irgendein anderer in seiner freien Zeit seine Briefmarkensammlung macht oder Fotos schießt, dann fällt das ganz in sein Interesse, dem er in seiner freien Zeit nachgeht, sofern er sie hat. Fein, in Ordnung, will ich überhaupt nichts, kann man ja auch gar nichts gegen sagen. Bringt aber nichts. Bringt doch gar kein Einkommen. Zu Hause arbeiten. Absurd. Kostet im Gegenteil alle Materialien, die ich dafür anwenden muss. Der Schluss daraus ist der, den ich vorhin schon gesagt habe. Den Freizeitlern wider Willen fehlt Arbeitsgelegenheit für Geld, über die sie aus eigener Lage heraus nicht verfügen. Wer Arbeit dringend braucht, wer Arbeit einklagt, Arbeit, Arbeit, Arbeit, wer sie so dringend einklagt, als sei die Arbeit selbst ein Bedürfnis, obwohl sie das nicht ist, der verfügt eben nicht über Mittel, die er für sein Leben braucht. Der verfügt weder über Produktionsmittel, um Lebensmittel herzustellen und sie mit anderen auszutauschen, nicht im Marktsinne. Und der verfügt auch nicht über Geld, einen Geldhaufen, von dem er leben kann. Also wer Arbeit sucht, sucht nicht Arbeit, sondern einen Arbeitgeber, wie es so ärgerlich heißt. Und der gibt ihnen Arbeit gegen Lohn, wenn diese, und jetzt kommt der nächste Gedanke, wenn diese Geldausgabe von ihm selbst Geld einträgt, wenn die Geldausgabe, die er tätigt in Form von Lohn, ihm selbst Geld einträgt, ist ein kleiner Widerspruch. Der macht aber in der Tat diese Produktionsweise aus. Er gibt Geld raus, nur aus dem einzigen Grunde, um Geld zu kassieren. Wenn man sich das mal durchdenkt, dann kommt da notwendigerweise bei all den Leuten, die auf Geld angewiesen sind, weil sie keine Quelle haben, heraus, dass das Interesse beider, diejenigen, die Geld kriegen für Arbeit, und diejenigen, die das Geld überhaupt nur geben, weil sie Geld haben wollen, dass die Interessen beider zugleich nicht aufgehen können. Das ist unmöglich. Geben und zugleich kassieren, das geht irgendwie nicht auf. Wenn Unternehmer Leute ohne eigene Einkommensquelle nur einstellen, wenn sie für den weggezahlten Lohn möglichst viel Leistung bekommen, von deren Produkte sie dann zu Geld machen wollen, dann kommt es eben zu einem Arbeitsverhältnis, umso eher, dann kommt es zu Einstellungen. Das ist der Schluss aus diesem verrückten Widerspruch. Dann kommt es zu Einstellungen umso eher, je weniger der Arbeiter von dieser Einstellung hat. Ganz klarer Schluss. Beziehungsweise, je mehr der Arbeiter seinem Interesse folgt. Ich will Geld für meinen Lebensunterhalt und das möglichst ordentlich und ich will obendrein auch ordentliche Freizeit haben und mich in der Arbeit nicht kaputt machen, desto sicherer kann er sein, dass er dafür keine Arbeit in fremden Diensten findet. Das ist das absurde Verhältnis der sich ausschießenden Interessen von Leuten, die Geld machen wollen, und denjenigen, die Geld brauchen, weil sie auf Geld angewiesen sind, sonst nicht an Lebensmittel herankommen. Es ist dieses absurde Verhältnis nichts anderes als der Kern dessen, was man Klassengegensatz. Ich kann auch sagen, es ist der Antagonismus dieser Interessen. Die schließen sich aus. Die sind nicht zu versöhnen. Obwohl die Gewerkschaft seit ihrer Existenz meint, das sei zu versöhnen, was dabei rausgekommen ist, sehen wir ja. Das alles verrät die Klage über die Freizeitgesellschaft. Und noch was Letztes ist, glaube ich, auch klar geworden. Warum Freizeitler nicht Freizeitler genannt werden, sondern Arbeitslose? Ich habe vorhin gesagt, das ist eine komische Kategorie. Warum wird die Freizeit des Menschen hierzulande negativ bestimmt? Los, ihm fehlt was. Er hat Freizeit, aber das wird gar nicht benannt als sein ökonomischer Status. Sondern sein ökonomischer Status taucht nur auf, ihm fehlt was, nämlich Arbeit. Und leider ist diese negative Bestimmung in der Tat das, was ihn positiv auszeichnet, denn die Freizeit, die er jetzt hat als Arbeitsloser, ist eine, mit der er deswegen so wenig anfangen kann, weil ihm alle Mittel fehlen, tatsächlich aus Freizeit was zu machen. Und das ist übrigens der Grund, warum der Sachverhalt Freizeitgesellschaft auch einfach nicht gegeben ist. Es ist, was da als Skandal angeklagt wird, eine pure Ideologie, deren Interesse ich benannt habe. Das gibt's nicht. Absurd ist es. Für diejenigen, die arbeitslos sind, gibt es keine Freizeit, weil sie über die Mittel nicht verfügen, tatsächlich aus freier Zeit für sich was zu machen. Und die anderen, die Beschäftigten, die haben keine Freizeit, weil die Arbeitszeit diktiert, was sie überhaupt nur in der Freizeit zu machen haben, nämlich sich möglichst so zu verhalten, dass sie wieder arbeiten können. Damit bin ich mit dem ersten Punkt fertig und komme zum zweiten. Eigentlich ist schon ein bisschen was über Absatzprobleme und was die Absurdität daran ist, nebenbei gesagt worden. Ich fange aber wieder mal so an wie auch eben. Also tu mal ganz blöd. Ich tue auch deswegen so blöd, weil die Mehrheit in dieser Gesellschaft genauso blöd ist und man denen nicht mit den drei Bänden des Kapitals kommen sollte, sondern genauso, wie ich die Sache hier erkläre. Die Unternehmer sagen, sie würden unter Arbeitsschwierigkeiten leiden. Ja, das ist mir ernst, weil das wissen sie alles. Das kriegen sie tagtäglich mit, aber was das ist, kriegen sie nicht mit. Und ich habe drei, vier Schlüsse gezogen mit Material, die jedem bekannt sind. Und schon haben wir die Skandale nicht der Freizeitgesellschaft, sondern des Kapitalismus am Wickel. Absatzschwierigkeiten, was ist denn das? Auch was Komisches. Merkwürdige Schwierigkeit. Schon wieder so eine paradoxe Bestimmung. Da haben zum Beispiel Automobilbetriebe oder von mir aus auch Kleiderschrankbetriebe oder irgendwas, wenn ihr nun gerade keine Freunde von Automobilen seid, sucht euch irgendwas aus, haben sich schöne Fabriken hingestellt. Opel Rüsselsheim soll eine Zeit lang sogar das modernste Automobilwerk der Welt gewesen sein. Und da haben diese Firmen enorm viel Geld reingesteckt, haben sich die produktivsten Maschinen, die neuesten Automaten angeschafft. Und damit produzieren sie nun enorme Mengen von Autos, Fernsehern, Kühlschränken, Kleiderschränken oder was auch immer. Ist doch klasse. Was soll das Problem sein? Und noch bedeutender, wirklich nicht im ironischen Sinne, könnte man es bewerten, dass diese Masse an stofflichem Reichtum, was man benutzen kann, was man gebrauchen kann, als Lebensmittel und als Arbeitsmittel, dass dieser stoffliche Reichtum offensichtlich in immer kürzerer Zeit hergestellt werden kann und mit immer weniger Leuten hergestellt werden kann. Die Arbeitslosen sprechen dafür. Weil offensichtlich die neuen Systeme, die neuen produktiven Maschinen so angelegt sind, dass die Arbeit immer produktiver wird, dass in gleicher Zeit immer mehr hergestellt werden kann von den Sachen. Schon wieder klasse. Ernsthaft klasse. Immer mehr nützliche Gebrauchsgüter in immer kürzerer Zeit, deswegen auch von immer weniger Leuten, Das hieße ja doch wohl erstmal Folgendes. Erstens, es stünde für immer mehr Menschen mit entsprechenden Bedürfnissen ausgestattet, immer mehr stofflicher Reichtum zur Verfügung. Lebensmittel im weitesten Sinne und Arbeitsmittel. Und zweitens ließe sich, ist der nächste Schluss, die Arbeitszeit zugunsten der freien Zeit verkürzen. Erinnert an das, was ich über die Freizeitgesellschaft gesagt habe. Sodass mit dem Anwachsen der Gebrauchsgüter auch die freie Zeit wachsen würde, in der man tatsächlich von diesen Gebrauchsgütern irgendetwas hätte. Das wäre ja blöd, ne? Viele Produkte, viele Gebrauchsgüter, aber keine Zeit zu benutzen. Hier müsste man erst mal sagen, nö, könnte man erst mal ganz anders sehen. Und doch sagen die Unternehmen zu diesem Zustand nicht etwa klasse, schon wieder nicht klasse, sondern bestimmen diese Sorte von stofflichem Reichtum als ihren Mangel. Bestimmen den stofflichen Mangel, den stofflichen Reichtum als ihren Mangel, unter dem sie leiden. Absatzschwierigkeiten. Sie leiden unter einem zu viel von produzierten Reichtum. Die Absurdität, die kann es überhaupt nur im Kapitalismus geben. Die gibt es sonst überhaupt nicht. Die Verrücktheit könnte einen glatt dazu produzieren, den Absatzstrategen, die mit ihren Schwierigkeiten zuzurufen, also, lieben Leute, wir hätten da schon eine Lösung. Stellt das Zeug einfach irgendwo hin, auf dem Marktplatz oder vor die Uni, macht ein Schild dran, bedient euch, ich garantiere, das Zeug wäre schnell weg. Und wenn noch was übrig bliebe, wäre das nur ein Zeichen, dass alle gesellschaftlichen Bedürfnisse erfüllt werden. Nur so einen kleinen Zettel dran machen. Ja, ihr wisst, es passiert nicht. Woran leiden also? Woran leiden also die kapitalistischen Unternehmen, wenn sie klagen, dass ihre Waren nicht gehen? Haben sie zu viel produziert? Wahrscheinlich nicht im Verhältnis zu dem, was es national und in der gesamten Gesellschaft an schlichtem Bedürfnis gibt. Dafür steht bereits der Umstand, dass es so viele gibt, die einen Hunger haben, einen Durst haben und andere Bedürfnisse haben und die nicht befriedigen können. Also nicht das ist der Maßstab. Alle reichlich versorgen und dann ist noch was übrig, was man nicht los wird. Das ist gar nicht der Maß. Das Maß, an dem sie ihren Absatz, deswegen heißt das Ding ja auch so komisch, messen. Immer nur ist das Zeug zu viel im Verhältnis zur Ausstattung vorhandenen Bedürfnisses mit Geld. Bums, da haben wir es wieder. Betriebe, die so klagen, leiden allein daran, dass es ein Bedürfnis gibt, was nicht in dem gleichen Umfang mit Geld ausgestattet ist, sodass sie die Waren kaufen können, gemäß des Preises, der dran steht, die sie auf den Markt hauen. Sie klagen über mangelnde Verfügung der potenziellen Käufer über Geld. So, und schon haben wir die nächste Merkwürdigkeit. Die nächste Absurdität dieses Verhältnisses, den nächsten Widerspruch. Mir fehlen da immer die Worte, um das zum Schreiben. Denn exakt das, was Sie beklagen, ist Ihr eigenes Werk. Exakt das, was Sie beklagen, ist Ihr eigenes Werk. Sie beklagen die Konsequenzen Ihrer eigenen Geschäftstätigkeit. Wieso? Ja, was ist denn, wenn Betriebe ständig das Verhältnis von Lohn zu Leistung optimieren? Was ist denn, wenn Sie für gleiche Arbeitszeit weniger zahlen wollen? Was ist denn, wenn nach Rationalisierung die Leute auf die Straße gesetzt werden und kein volles Einkommen mehr haben? Was ist denn, wenn Betriebe ganz oder teilweise dicht machen und die Leute auf der Straße stehen? Dann ist eben das Bedürfnis einer Gesellschaft mit weniger Knete ausgestattet. So ist es. Ihr Werk. Fazit, die kapitalistischen Betriebe produzieren selbst die permanente Beschränkung ihres Wunsches nach Ausstattung des Bedürfnisses mit hinreichender Zahlungsfähigkeit, von der sie gar nicht genug kriegen können, sowohl des Bedürfnisses nach Lebensmitteln als auch des nach Produktionsmitteln. Einerseits bringen sie immer mehr von dem Zeugs auf den Markt, einerseits brauchen sie notwendigerweise für ihre Preiskonkurrenz die abgesenkten Lohnkosten und andererseits ist genau das, was ihnen als Absatzschwierigkeiten nachher auf dem Markt entgegentritt, als Kaufkraft negativ bei ihnen zu Buche schlägt. Und daraus ist wieder was Komisches zu entnehmen. Dem ist in der Tat nicht eine Verrücktheit, sondern ein kapitalistisch erstmal ziemlich unauflösiger, im Prinzip ziemlich unauflöslicher Widerspruch zu entnehmen. Wir können nämlich jetzt festhalten, dass die Unternehmer an Leuten, die über keine Geldquelle von sich aus verfügen, eigentumslos sind, sage ich mal, ein doppeltes Interesse haben. Sie haben offensichtlich an diesen Leuten ein Interesse erstens als Arbeiter und zweitens als Konsumenten, als Produzenten und als Käufer. Aber in dieser doppelten Rolle verlangen Sie von beiden exakt immer das Gegenteil. Als Produzenten sollen Sie billig sein und als Konsumenten sollen Sie über ganz viel Geld verfügen. Als Arbeiter sollen Sie sich damit zufrieden geben, dass Sie pro Stunde immer weniger Geld kriegen. Und als Käufer sollen Sie mit prall gefüllten Geldbeutel in die Kaufhäuser gehen und Ihr eigenes Produkt kaufen. Das kann irgendwie nicht aufgehen. Der Widerspruch ist, wie gesagt, unauflöslich. Und die Verlaufsform des Widerspruchs, nicht seine Lösung, die Verlaufsform des Widerspruchs treiben, wie jedermann weiß, Käufer in Ratenzahlungen und Schuldenfallen aller Art und treiben die Gewerkschaft in den Wahnsinn von Lohnforderungen, die sie mit fehlender Kaufkraft begründen. Das wisst ihr. Gewerkschaften treten in Tarifrunden an und begründen Lohnforderungen mit fehlender Kaufkraft. Der logische Ort dieser Forderung ist genau hier, an dem ich jetzt gerade bin. Und die Unternehmer sagen, ich sag's mal ein bisschen wieder personifiziert, na klasse, wenn ihr in den Tarifrunden auftretet, nur mit dem Interesse, uns einen Gefallen zu tun, den Markt mit Kaufkraft auszustatten, ja, dann wüssten wir erstmal was Besseres, nämlich um überhaupt das Zeug auf den Markt zu bringen, muss erstmal der Lohn runter. Die Argumentation der Gewerkschaft, es muss doch in eurem Interesse sein, den Lohn hochzumachen, weil ihr seid doch auf Kaufkraft angewiesen, kontern alle Unternehmer immer zwangsläufig mit dem Hinweis, na bitteschön, wenn ihr so freundlich seid, uns einen Dienst zu erweisen, den nehmen wir gerne an. Aber auf der anderen Seite desselben Widerspruchs. Lohn runter, irgendwie muss das der Gewerkschaft eingeleuchtet haben, denn seit geraumer Zeit machen Sie nichts anderes. Das Leiden an Absatzschwierigkeiten, das Leiden, bitteschön in Anführungszeichen, weil keiner bringt sich deswegen um so leicht. Das Leiden in Anführungszeichen bedarf allerdings noch einer etwas näheren Bestimmung. Diese Dinge, diese hübschen Dinge, die Sie in großer Masse auf den Markt werfen, die überhaupt nur einen einzigen Zweck haben, die nur zu dem Zweck produziert werden, den Leuten ans Portemonnaie zu gehen und aus demselben was rauszuholen. Diese Güter werden natürlich nicht mit irgendeinem Preis ausgestattet. Da wollen sie nicht irgendwie nur Geld haben. Das heißt also nicht, wenn ich in den Laden komme und weiß, die wollen Geld dafür, und ich habe halt nur noch einen Euro, dann gebe ich einen Euro für die Lederhose hin und das müsste die doch zufriedenstellen, weil es ist doch Geld. Jedermann weiß, dass das absurd ist und damit sind wir bei der nächsten Gemeinheit des Systems. Die wollen nämlich nicht Geld, sondern die wollen genau so viel Geld, wie auf dem Preisschild drauf ist und sie wollen genau deswegen so viel Geld, weil ihr Zweck eben nicht ist, an Geld heranzukommen, an irgendein Geld heranzukommen, sondern weil ihr Zweck darin ist, und da löst sich der Widerspruch von Geld ausgeben, um Geld zu haben, darin liegt Geld, was sie ausgeben, zu vermehren. Geld wollen sie vermehren. Deswegen, aus keinem anderen Grunde, haben die Dinge mal diesen ärgerlichen Preis, dessen Größe man ins Verhältnis zu dem, was in seinem eigenen Portemonnaie setzen muss und sich dann ständig sagen muss, kann ich es mir leisten oder kann ich es mir nicht leisten. Die Gemeinheit daran ist eine doppelte. Sie wollen nicht Geld, sondern sie wollen einen Preis erzielen, der ihnen einen Geldüberschuss liefert. Und unter dem läuft bei ihnen nichts. Und das muss man bitte schön wörtlich nehmen. Unter denen läuft bei ihnen nichts. Wenn der Mensch ein Bedürfnis hat und wenn er es vielleicht noch so sehr begründen kann oder wenn es ihm noch so sehr aus den Augen springt, wenn er nicht über Zahlungskraft verfügt, dann schiebt sich überhaupt nichts. Und die Zahlungskraft, die das Kapital will, ist eben genau der Preis, mit dem sie bei dem Verkauf der Waren einen Überschuss über ihren Vorschuss erzielen. Das, was damit erklärt ist, ist nichts anderes als die große Gemeinheit, dass es auf der Welt Milchseen, Butterseen, Schweineberge, übervolle Regale, die sich biegen, gibt, einen Überfluss an Produkten und Leute, die nicht rankommen. Leute, die ein Bedürfnis daran haben und nicht rankommen. Aus nichts anderem als aus dieser schlichten Gemeinheit des kapitalistischen Systems. Geld ist Zweck. Mehr Geld haben ist Zweck dieser Produktionsweise. Erklärte sich das, was habe ich gerade eben vorhin im Radio gehört, 1,5 Milliarden Menschen, die Arbeit haben auf der Welt, unterhalb der offiziellen Armutsgrenze der UNESCO oder der OECD von 2 Dollar pro Tag liegen. Daraus erklärt sich's. Die Sachen sind da, die Sachen sind in zunehmendem Maße im Überfluss da, aber zwischen die Sachen und das Bedürfnis ist eine Schranke errichtet und diese Schranke heißt, wenn ihr nicht Geld gebt, schiebt sich überhaupt nichts und dann lasse ich eher meine Sachen vergammeln oder lasse sie im Lager verstauben, als dass die Bedürfnisse bedienen. Das wäre so einfach, könnte man denken. Ein Überfluss an Produkten ist da und ein Überfluss an Bedürfnissen ist da. Und es gibt im Kapitalismus eine Institution, die beides trennt, systematisch trennt. Und der Name für die Trennung, der politökonomische Name für diese Trennung, heißt Privateigentum. Zwischen Gegenständen des Bedürfnisses und dem Bedürfnis wird eine Schranke errichtet, die heißt Privateigentum. Und die ist übrigens gar nicht so privat, wie der Name sagt. Das ist nicht nur eine Sache eines privaten Willens, eines Eigentümers einer Fabrik. Das weiß auch jedermann, dass die ökonomische Macht, die vom Privateigentum ausgeht, überhaupt nicht im Subjekt des Privateigentümers liegt. Wenn der herkommt und sagt, hey, du da, lass die Finger von meinem Produkt bei Karstadt. Das ist Privateigentum und du kommst nur ran, wenn du zahlst. Nein, das Letzte lasse ich nur weg. Das ist Privateigentum. Dann könnte man ja glatt sagen, und da gibt es in der Literatur wunderschöne Durchführungen von, könnte man ja glatt sagen, das macht ja gar nichts. Ihr Name kann weiterhin draufstehen. Das stört mich gar nicht. Ich will es ja bloß benutzen. Wessen Eigentum es ist, ist mir ja vollkommen wurscht. Das, was jetzt so absurd klingt, die mal künstlich vorgenommene Trennung von Eigentum und Benutzung, von Eigentum und Besitz kann man auch sagen, aber es ist mir wurscht, Eigentum und Benutzung ist besser, ist in dieser Gesellschaft deswegen, weil das Eigentumsprinzip gilt, aufgehoben. Benutzung gibt es nur unter der Voraussetzung, dass man dem Eigentum seinen spezifischen Dienst erweist, nämlich genau den Geldbetrag hinlegt, den es davon haben will. Es ist also eine ökonomische Macht, die gar nicht auskommt ohne Assistenz einer ganz anderen Macht, nämlich der Staatsmacht. Wenn es nur die ökonomische Macht für sich wäre, ich glaube, wenn ich mal vorsichtig spekulieren darf, dann würde es mit jener Aktion, die kriminologisch gleich plündern heißt, dann wäre diese Aktion ein wenig verbreiteter, ohne dass ich diese Aktion gleich für die Lösung aller Probleme hier verkaufen möchte. Ist es nicht. Die Macht des Privateigentums basiert auf der Macht des Staates und auf sonst nichts. Und jeder weiß das, weil nämlich die Aneignung von etwas, was man braucht, was man benutzen möchte, für das ein Bedürfnis da ist, ohne Geld ausgestattet zu sein. Und wenn man diesem Bedürfnis nachgeht, dann ist man das, was hierzulande ein Krimineller genannt wird oder ein Dieb. Der Mensch hat nichts anderes gemacht, als sein Bedürfnis befriedigt mit Sachen, die einfach da sind. Er hat es ja nicht den Menschen vom Mund weggerissen. Es war ja da im Überfluss. Schon ist er ein Krimineller, ein Dieb, ein Plünderer. Die politische Macht stützt also das Privateigentum und stützt damit dieses gesamte Produktionsverhältnis. Das Eigentum, was ist Privateigentum, was sich zwischen Bedürfnis und Gegenständen des Bedarfs schiebt, erhält seine Wucht als Schranke, die man nicht einfach so aus freiem Willen überspringen kann, wenn man Hunger hat oder Durst hat. Überhaupt nur dadurch, dass der Staat sagt, ja, das ist es, genau dieses Produktionsverhältnis soll es bitteschön sein. Und das stütze ich mit all meiner Gewalt, über die ich als Monopolist von Gewalt verfüge. Und das sagt er nicht so daher, das tut er, das weiß jedermann. Und das bürgerliche Strafgesetzbuch, auch das weiß jedermann, hat Eigentumsfragen in abgeleiteter oder in unmittelbarer Form ständig zu seinem Gegenstand. Ich glaube sogar, die meisten Abteilungen des bürgerlichen Gesetzbuchs lassen sich alle irgendwie auf Fragen des Eigentums und seines Schutzes und damit des Schutzes dieses Produktionsverhältnisses zurückführen. Und schon sind wir bei dem nächsten Widersinn dieser Produktionsweise. Die Absatzschwierigkeiten, die Absatzprobleme hat nie ein Unternehmer, ein Kapitalist einfach nur für sich. Absatzprobleme tauchen immer deswegen auf, weil alle Betriebe, von mir aus auf der Welt, die haben ja eine Weltmacht, ist aber jetzt wurscht, die dasselbe Zeug herstellen, Kleiderschränke, Socken, Autos oder Kühlschränke, weil alle Betriebe, die dasselbe Zeug herstellen, es gleichermaßen auf den Markt werfen. Und das Resultat davon ist, einige davon werden ihr Zeug ganz los, einige davon werden ihr Zeug zum Teil los und andere wiederum gar nicht. Diesen Zustand sollte man sich mal einen Moment auf der Zunge zergehen lassen. Viele verschiedene Betriebe produzieren in etwa die gleichen Sachen. Einige werden das Zeug ganz los, einige teilweise, andere gar nicht. Unter vernunftbegabten Wesen, von denen es in dieser Ökonomie relativ wenig gibt, wäre nun nichts selbstverständlicher, als sich zusammenzusetzen. Alle Betriebsleiter müssten sich dann, können sie zusammensetzen und sich überlegen, wie diesen absurden Zustand einer Überproduktion, ich lasse jetzt mal die Geldschranke weg und nehme nur die Überproduktion für sich, wie man der zu Leibe rücken könnte. Man könnte sagen, na gut, alle produzieren wir etwas weniger, vielleicht besonders diejenigen mit den alten Maschinen, vielleicht werden die sogar ganz stillgelegt. Und die Arbeiter werden auf die anderen Betriebe verteilt, sodass alle weniger Arbeitszeit zu verrichten und noch mehr Freizeit haben. Von wegen. Das passiert, wie jedermann weiß, gerade nicht. Es passiert deswegen nicht, weil jedes dieser Betriebe Privateigentum ist. Und in das Privateigentum hat kein anderer Privateigentümer reinzureden. Der andere Privateigentümer ist doch als dieser Privateigentümer, jetzt kommt der nächste Begriff, auf den ich raus will, Konkurrent. Er ist Konkurrent, übrigens aus keinem anderen Grunde, weil er dasselbe will wie der andere. Er will haarscharf dasselbe. Und deswegen ist er dem anderen gegenüber gar nicht wohlgesonnen. Also weil alle Produzenten von zum Beispiel Fernsehgeräten als diese Privateigentümer dasselbe wollen, weil alle seit geraumer Zeit damit konfrontiert sind, dass sie auf ein zahlungsfähiges Bedürfnis auf dem Weltmarkt stoßen, das für alle ihre Produkte nicht reicht. Deswegen geht es in der Situation, weil das staatlich geschützte Privateigentum regiert, nicht ans Verabreden, ans Aufteilen der Arbeit, sondern geht ein Hauen und Stechen los, das sich gewaschen hat. Dieses Hauen und Stechen heißt Konkurrenzkampf und charakterisiert einen ökonomischen Ort namens Markt, der diese Wirtschaft ihren angeblich schönen Namen Marktwirtschaft gegeben hat. Von wegen schöner Name Marktwirtschaft. Was ist denn das jetzt? Diese Absatzschwierigkeiten eines Betriebes, nehmen wir was, Opel mit seinem Astra oder sowas, diese Absatzschwierigkeiten sind also nichts anderes als der Ausdruck der Tatsache, dass es dem Betrieb, dem einen Betrieb nicht gelungen ist, dem anderen, dem Konkurrenten, das Geschäft zu vermasseln. Das ist der Kern von Absatzschwierigkeiten im Kapitalismus. Sondern dass es umgekehrt ist, dass der andere ihm oder die anderen ihm das Geschäft vermasselt haben. Produktion für Markt heißt also nicht, da werden Güter an Menschen verteilt, da wird die Versorgung organisiert. Produktion für einen Markt heißt folglich nichts anderes, als dass alle Betriebe notwendigerweise als Privateigentümer den Versuch unternehmen müssen, gegen die Konkurrenten zu produzieren, den Konkurrenten eine Niederlage beizubringen, deren Geschäft mit all dem, was dran steckt, was dranhängt, zu zerstören, Kapital zu entwerten. Das heißt nichts anderes als, die müssen klein beigeben und weniger produzieren, die müssen dicht machen, die müssen sich gesund schrumpfen und immer geht das auf Kosten derer, die darauf angewiesen sind, bei anderen Leuten gegen Arbeit Geld zu verdienen. Das ist der Witz an Markt und das ist der harte Kern von Absatzschwierigkeiten. Ein einziges Gegeneinander in der Produktion von Guten, von Gebrauchsgegenständen, weil es gar nicht um die geht, sondern weil es um nichts anderes geht, als vermittels derselben sich um eine vorhandene begrenzte Zahlungsfähigkeit zu prügeln mit zunächst immer noch ökonomischen Instrumenten. Und schon, das geht jetzt Schlag auf Schlag, ist die nächste Verrücktheit dieser Gesellschaft, dieser Ökonomie offengelegt, sich wechselseitig das Geschäft zu bestreiten, Marktanteile abzujagen, auf den Verlust des Konkurrenten mit all dem, was das für die Beschäftigten heißt, hinzuarbeiten, ist die Art und Weise, wie hierzulande Arbeitsteilung, Güterverteilung und Versorgung geht. Das heißt, kapitalistische Arbeitsteilung und die Entwicklung der Arbeitsteilung aus den letzten 150 Jahren geht dem Kapitalismus überhaupt nur als der blindwütige Versuch von Betrieben, andere Betriebe, durch immer neue Waren mit immer neuen Produktionsmethoden, immer billiger hergestellt, zu verdrängen, was, ich wiederhole es nochmal, natürlich immer auf Kosten derer geht, die nichts haben. Das ist Arbeitsteilung. Diese Form nimmt Arbeitsteilung im Kapitalismus an. Verteilung der Güter findet ja auch statt. Verteilung der Güter über den Markt ist zunächst mal nichts anderes als, die Leute kommen nicht dran. Der Ausgangspunkt der Verteilung ist der Ausschluss aller bedürftigen Menschen, die nicht über das nötige Kleingeld verfügen, deren Kehrseite zwangsläufig immer die Vernichtung von stofflichem und Kapitalreichtum ist, was nicht verkauft wird, wird nicht verschenkt, sonst hätte man gar nicht erst einen Preis drauf machen müssen. Und deswegen ist die Versorgung der Menschen im Kapitalismus, die findet ja statt, daran geknüpft, ob die Menschen per Arbeit und Geldverdienst die Klasse der Eigentümer reich machen. deren Geldreichtum vermehren. Daran ist hierzulande Versorgung geknüpft. Versorgung ist deswegen, also Befriedigung von Bedürfnissen, das, was wir dann nachher konsumieren, ist abhängige Variable, ich kann auch sagen Abfallprodukt von Kapitalreichtum. Entweder das findet statt, dann gibt es als Abfallprodukt Versorgung oder es findet eben nicht statt. Da ich schon sehr weit fortgeschritten bin, lasse ich jetzt ein paar Sachen weg. Ich lasse zum Beispiel die Sache mit dem Wirtschaftswachstum weg. Wir können unter Umständen nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Abteilung 4. Dazu ist eigentlich auch schon zu dieser Beschwerde, zu dieser Klage, ist eigentlich auch schon das meiste gesagt. Nur ganz kurze Rekapitulation dessen, was nebenbei schon alles erledigt worden ist. Leute, die nach Arbeit, Arbeit, Arbeit rufen, stehen, wie alle anderen übrigens auch, unter dem Diktat des Geldes, mit einer Besonderheit, sie verfügen nicht über eine Geldquelle. Haben weder ein Grundstück, noch ein Haus, was sie vermieten können, noch Aktien, noch eine Fabrik. Und all das drückt aus, dass sie weder die Herren über die Mittel ihres Lebens, Lebensmittel und Geld sind, noch sind sie Herren jenes Zusammenhangs, über die sie, ich füge mal ein, legal an Geld für Lebensmittel herankommen können. Ob sie Arbeit finden, liegt ebenso wenig in ihrer Hand wie die Konditionen, unter denen sie dann vielleicht Arbeit finden. Das hängt nicht von Ihrer Präsentation, das hängt nicht von Ihrer Anstrengung auf dem Arbeitsmarkt ab, ob Sie Arbeit finden, sondern allein davon ab, ob sich Geschäftsleute finden, in deren Lohn- und Leistungskalkulation der Mensch mit seinem Angebot passt. So, das hatten wir alles schon. Das war alles schon geklärt. Jetzt kommt noch was Neues. Wer Arbeit, Arbeit, Arbeit ruft, ist obendrein in eine Lage gebracht, in der er bereit sein muss, jede Arbeit anzunehmen, für jeden Lohn und zu allen Konditionen. Denn nichts anderes drückt dieser ziemlich verzweifelte Ruf nach Arbeit, in dem Mittel und Zweck des Geldverdienens schlicht auf den Kopf gestellt sind, aus. Der Mensch will Geld, beziehungsweise muss Geld haben müssen, weil er uns an Lebensmittel nicht rankommt, möglichst ausreichend für möglichst bequeme Arbeit. Das ist sein Zweck. So steht er da. So tritt er an Betriebe heran. Er fordert aber gerade das nicht, sondern er ruft allein nach dem Mittel. Er ruft allein nach Arbeit. Ohne zugleich mit dem Ruf nach Arbeit auch nur im Entferntesten jene Konditionen verknüpfen zu können, die ihn wiederum erinnern könnten an das, weswegen er eigentlich arbeiten geht. Nämlich sagt Arbeit, weil Geld nicht zu knapp, kurze Arbeitszeit, bequeme Arbeit, viel Freizeit. Arbeit getrennt von allem, wofür er eigentlich arbeiten will, ist der Inhalt dieses Rufes und der fällt nicht vom Himmel. Das fällt keinem Arbeiter von sich aus ein. Das fällt keinem Einkommensabhängigen von sich aus ein. Das ist ein Sachverhalt, der hergestellt worden ist und der ist über gut 100 Jahren Geschichte des Kapitalismus, Geschichte der Arbeiterorganisationen als vorläufiger Endpunkt der Lage der arbeitenden Klasse hergestellt worden. Denn angetreten, alle diejenigen, die sich ein bisschen mal auskennen in der Geschichte des Kapitalismus mit der Geschichte der Arbeiterbewegung und der Geschichte der Gewerkschaft. Angetreten sind sie alle, organisiert in Gewerkschaften oder in Arbeiterparteien, aus keinem Grunde als von der anderen Seite mehr zu holen, mehr Geld, etwas gegen die ruinösen Wirkungen der Arbeit zu tun, die Arbeitszeit zu verkürzen, etc. So sind sie alle angetreten. Und wo sind sie gelandet? Wer nur noch Arbeit ruft, Wer damit zu verstehen gibt, dass ihm nichts anderes bleibt, als Arbeit zu allen Konditionen anzunehmen, weil er keine einzige Kondition mehr bestimmen kann, der belegt, und das belegt der untere Spiegelstrich, dass die organisierte Arbeiterschaft diesen Kampf um Verbesserung ihrer Lage verloren hat. Und das meine ich wirklich im wahrsten Sinn des Wortes. Der ist verloren gegenwärtig. Der Mensch findet sich, oder die arbeitende Klasse befindet sich in einer Lage, in der nur noch die Gegenseite die Konditionen für die Arbeit diktieren, also überhaupt noch von der Gegenseite abhängt, in welchem Umfang überhaupt das, warum er arbeiten geht, erfüllt wird. Und das belegt noch was Zweites. Das belegt nämlich zweitens, dass die existente und überhaupt nicht verbotene Gewerkschaft hierzulande oder die Gewerkschaften mit ihrem mehr als ein Jahrhundert dauernden Wirken dieser Niederlage nichts entgegengesetzt haben. Muss man einfach sagen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Und so ein Mensch, so eine Klasse, die so dasteht, belegt drittens, dass das Kapital inzwischen eine ökonomische Macht erreicht hat, die es ihr gestattet, frei über alle Erzwingungsmittel gegenüber Lohnarbeitern zu verfügen. Nicht nur kann das Kapital es ausnutzen, dass es sich um einkommensabhängige Menschen ohne eigenes Geldeinkommen handelt. Das ist schon immer ausgenutzt worden. Und dagegen haben sich ja Arbeiter gerade zusammengeschlossen, damit sie in diesem Erpressungsverhältnis nicht ohne Waffe dastehen. Das war also schon immer der Fall. Inzwischen haben die kapitalistischen Betriebe, und da gehören immer zwei zu, die andere Seite ist die Gewerkschaft, haben diese Erpressung inzwischen so weit treiben können, dass sie Beschäftigte gegen Unbeschäftigte antreten lassen. Wenn neue Arbeitsplätze, auf denen so etwas wie ein regulärer Lohn verdient werden kann, ich meine jetzt nicht die 1-Euro-Jobs und sowas, immer mehr Mangelware werden, dann bedeutet die Forderung der Arbeitslosen nach Arbeit eben nichts anderes als: Ich bin billiger als die Beschäftigten. Habt ihr nicht für mich noch irgendeine kleine Nische, wo ihr mich unterbringen könnt? Oder gleich so: Ich bin billiger. Nehmt mich doch, ich mache das billiger als diejenigen, die bei euch beschäftigt sind. Und dann bedeutet das Interesse der Beschäftigten von Opel, von Karstadt, von Daimler, von VW, deren oberstes Ziel, wie ihr alle wisst, inzwischen nur noch heißt Sicherung von Beschäftigung. Dieselbe Verkehrung des Verhältnisses von Zweck und Mittel, oder anders formuliert: Behaltet mich, nehmt nicht die arbeitslosen Billiganbieter, weil ich mache es euch genauso billig wie die. Und das passiert, wenn man sich anschaut, was in den Großbetrieben im Augenblick passiert, wenn der berühmte Herr Hartz mit TZ bei VW den Gewerkschaften und den Betriebsräten ein Programm hinknallen kann. Das heißt, innerhalb von 5 Jahren wollen wir 30% an Lohnkosten sparen. Und die Gewerkschafter oder andere Organisationen nicht sagen, das ist ja wohl das letzte Generalstreik, sondern sagen, da müssen wir mal drüber verhandeln, wie das die Beschäftigung sichert. Da muss ich sagen, die Gewerkschaft hat nicht diese Sache zugelassen, sondern beteiligt sich an ihrer Etablierung. Jetzt komme ich zum Schluss. Zum Schluss und zur Aufnahme des Arguments von Attac, diese Verrücktheit, die ich am Anfang genannt habe, ausgerechnet selbsternannte Systemkritiker beschwichtigen die Beschwerdeführer mit dem Hinweis, doch genug für alle da. Aber erstmal ein kurzes Resümee. Eins ist klar geworden. Die 4 zentralen Beschwerden, die ich hier hingeschrieben habe, nebst den eingebauten Gewerkschaftsgeschichten, Umverteilung von Arbeit, Lohn als Kaufkraftstärkung etc. Diese 4 Dinger, die stehen gar nicht so einfach nebeneinander, wie ich sie hier hingeschrieben habe und wie ich sie am Anfang zitiert habe. Sie richten sich gar nicht jeweils für sich auf irgendwas Getrenntes, Drittes oder Fünftes, Die Beschwerden müssen jetzt ganz neu sortiert werden, nachdem ich sie untersucht habe. Und dabei kommt raus, die Beschwerden der Unternehmer, des Staates und ihrer jeweiligen wissenschaftlichen oder journalistischen Ghostwriter, also die ersten drei, das dritte habe ich allerdings jetzt ausgelassen, haben eigentlich immer nur eine Adresse und die ist im vierten Spiegelstrich versteckt. Wer Freizeitweltmeisterschaft als Skandal beklagt, will Beschäftigte länger und billiger arbeiten lassen, will Beschäftigte noch ärmer machen, will Beschäftigte zu Unbeschäftigten machen. Wer Absatzprobleme beklagt, will Preise senken auf Kosten des Lohns der Beschäftigten und auf Kosten von Beschäftigung überhaupt. Rationalisierung. Sind wir schon wieder da unten. Und wer Wirtschaftswachstum fördern will, ich sage das einfach der Vollständigkeit halber, obwohl ich es nicht ausgeführt habe, will als Staat, das ist ja eine staatliche Abteilung, alles tun, damit die kapitalistischen Unternehmen ihre Produktion und ihren Absatz lohnend weltweit gestalten können. Womit wir schon wieder bei Löhnen, übrigens auch bei den berühmten Lohnnebenkosten, bei Arbeitszeit und Beschäftigung wären, diesmal eben nicht als Instrument des Kapitals, sondern als Instrument des Staates, über das er per Arbeitsgesetz, über das er per Sozialgesetz genau diese Abteilung befördert. Das heißt, alle diese Beschwerden stehen zum einen für nichts anderes als für eine Kampfansage an den Lebensunterhalt der einkommensabhängigen Menschheit und stehen für einen Stand des bereits erfolgreich durchgesetzten Klassenkampfs von oben, von Staat und Kapital, der sich gewaschen hat. Man kann es sich auch noch mal so vorstellen. Die Sorgen von Staat und Kapital heutzutage heißen ja so, wie angeschrieben. Sie heißen nicht, um Gottes Willen, wir müssen den nächsten Generalstreik abwehren. Um Gottes Willen, die Lohnarbeiter und ihre Organisationen bereiten einen Angriff auf das Privateigentum vor, wollen Betriebe besetzen. Um Gottes Willen, die Lohnarbeiter und ihre Organisationen pfeifen auf den ganzen Wahlzirkus, weil sie mitbekommen haben, dass sie immer nur Wirtschaftswachstumsprotagonisten ermächtigen. Nein, solche Sorgen hat der hiesige Staat nicht. Der hiesige Staat und das hiesige Kapital haben nur Sorgen mit der Absicherung und Mehrung ihres ökonomischen Erfolgs. Und die Adresse, an die das Ganze gerichtet wird, sind die da unten, die ihre Zwecke nicht mehr geltend machen können, die einfach in eine Ohnmachtslage hineingebracht worden sind, in der ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, als Arbeit, Arbeit, Arbeit zu haben. So ist die Lage und sie ist beschissen und sie wird leider durch alles, was sich in der letzten Zeit so an Protest versammelt hat, überhaupt nicht besser. Ich möchte dazu auf das Attac-Beispiel eingehen. Ich möchte jetzt nicht auf Opel-Streik und solche Sachen eingehen. Das können wir nachher noch machen, wenn es interessiert. Die Streiks in Anführungszeichen bei Opel und bei VW ordnen sich ein in Beschäftigungssicherung, das kann ich unten noch hinschreiben, und Arbeit, Arbeit, Arbeit und in sonst nichts. Aber Attac. Es ist genug für alle da. Ich bringe mal ein Zitat. Noch nie gab es so viel Überfluss in unserer Gesellschaft wie heute. Noch nie gab es so viel weltweit, so viel Reichtum wie heute. Kein Mensch müsste hungern, niemand an behandelbaren Krankheiten sterben, es gibt genug für alle. Jetzt könnte das Zitat ja klingen wie eine Abteilung, die ich vorhin angesprochen habe. Absatzschwierigkeiten dokumentieren auf der einen Seite Überfluss. Freizeitgesellschaft dokumentiert auf der einen Seite Überfluss an Arbeit. Und doch ist es ganz was anderes, was ich gesagt habe und das, was Attac sagt. All das Schöne, in der Tat im Überfluss vorhandene oder auch lässig herstellbare Reichtum, stofflicher Reichtum an Gegenständen, die Bedürfnisse bedienen, die in der Tat Elend und Krankheit weltweit beseitigen könnten, den gibt es. Und der könnte das leisten unter der Voraussetzung, dass er für diesen Zweck auch produziert würde. Und das ist genau der Haken. All das Zeug, und das wollte ich klargestellt haben, kommt ja gar nicht als Mittel zur Befriedigung von Bedürfnissen auf die Welt, sondern als Instrumente, um Geld zu kassieren. Das Zeug wird von Privateigentümern als Privateigentum in die Welt gesetzt und hat damit eine Form von Reichtum, der sich von seiner stofflichen Seite verabschiedet, der die stoffliche Seite des Reichtums, die Sachen können Bedürfnisse befriedigen, überhaupt nur als Mittel zur Geldbereicherung existiert. Die ganze Umverteilungsparole, die Attacke in die Welt setzt und die sie mit immer neuen konstruktiven Vorschlägen, die auch in die Abteilung Geldumverteilung, Steuerumverteilung geht, lebt von einer Verwechslung. Den ganzen kapitalistischen Reichtum, den gibt es nämlich überhaupt nur in der Verteilung, in der er gegenwärtig existiert. Dieser Reichtum, dieser kapitalistische Reichtum, das wollte ich klargestellt haben, braucht notwendigerweise jene Armut von Beschäftigten und Unbeschäftigten. Braucht jene Armut, die ständig wieder für Geld in die Fabrik rennen muss, ein ganzes Leben lang, die sich über Freizeit beschwert, weil sie dann kein Geld verdient. Und sie produziert dauerhaft Arme, die nicht mal mehr einen Markt haben, auf dem sie sich konditionslos anbieten können. Welche Regionen ich damit angesprochen habe, das wisst ihr. Also eines vergisst Attac in seinen Sonntagspredigten vom Reichtum, von dem für alle genug da ist, regelmäßig zu erwähnen, dass wenn man so ein Programm ernsthaft in Angriff nähme, man es mit der Herrschaft des Privateigentums zu tun bekommt, von dem ich vorhin gesagt habe, es ist nicht Sache des Privateigentümers, sondern der ganzen hierzulande existierenden, sich als Gewaltmonopol etablierten Staatsgewalt in allen kapitalistischen Staaten. Es ist die Staatsgewalt, auf die man sofort trifft, die angesichts eines solches Ansinnens sofort Sozialismus oder Kommunismus schreit. Es fehlt deswegen bei Attac auch an der Klarstellung, dass jeder Versuch, mal ernsthaft in Erwägung gezogen, der Aneignung so eines Überflusses, es sofort mit diesem Gewaltapparat zu tun bekommt. Wie das aussieht, muss ich nicht ausmalen. Attac lässt davon nichts verlauten. Eigentlich müsste also so ein Attac-Aufruf, wie ich ihn am Anfang zitiert habe, folgendermaßen fortgehen. Also Leute, die Lage ist die, Reichtum, den man verknuspern kann, gibt es wirklich genug auf der Welt. Niemand müsste hungern und frieren. Das Dumme ist nur, dass der ganze nützliche Krempel, der da herumsteht, auf das privatkapitalistische Kommando hört und unter dem Schutz der Staatsgewalt steht. Der versteht, die versteht keinen Spaß, mit Ausnahme des einen Spaßes, sich nämlich immer wieder von Blöden wählen zu lassen, die ihr damit den Freifahrtschein zur Fortsetzung ihres Jobs ausstellen. Jeder Versuch, Ökonomie und Bedürfnisbefriedigung anders zu organisieren, gilt hier als Verbrechen, als Aufstand, als revolutionärer Umstoß von Verwirrten. Da wehrt der Staat sofort den Anfängen. Wenn Attac sowas schreiben würde, würde ich sofort Mitglied werden. Danke, das war's. Ich habe ja mal gehört in der sozialistischen Marktwirtschaft und dachte, wie wir alle wissen, auch die ist gescheitert. Sie müssen ein bisschen weiter wegnehmen. Ein bisschen weg. So, ja. Ja. gescheitert diese Gesellschaftsordnung ist, das wissen am allerbesten die sogenannten brutal konfrontierten SED- und Stasi-Opfer. Ich bin eines der wenigen. Ich habe mein Studium erst nach dem Mauerfall aufgenommen und möchte mich lieber nicht auslassen, was für Folgen wir heute noch ausgesetzt sind von den ehemaligen Kindern. Ich glaube, keiner, der hier im Saal ist, weiß genau, was dieser Begriff brutal konfrontiert SED und Stasi-Opfer bedeutet. Das sind die Menschen, das Kurzverhör, dieselben Kind oder Kinder durch kriminelle SED und Stasi um Gesundheit, Leben oder beides gebracht worden. Und sie sind heute mehr denn je aktiv. Und ich glaube, sie sind wohl vor allen Dingen eine Wurzel für die heutige Situation, die Deutschland erlebt. Aber ich möchte da nicht abendfüllen während dieses Thema und da möchte ich Ihnen durchaus natürlich Konkurrenz leisten. Mich würde auch mal eine Frage interessieren. Wie sehen Sie denn die Thematik, die entworfen wurde? Brauchen wir eine europäische Beschäftigungspolitik? Ich habe hier eine ganze ausführliche Darlegung darüber, wie, ich sage es mal schlicht, auch wenn ich nicht gefragt bin, diese EU, die in unseren Augen die größte offizielle kriminelle Institution darstellt. Das mag viele aufstoßen, aber das, was da unsere Staats- und Zivilstaatsoberhäupter betreiben, eine Korruption, was für Milliarden dort verschwinden, die hätten reichlich für Arbeitsplatzabsicherung gesorgt. Ja, ich komme zum Ende. Ich wollte das nur als Gedenkanstoß geben. Schott, Weißmalerei hat zu DDR-Zeit nichts gebracht und es würde uns heute den schlechtesten Dienst erweisen, jetzt auf einmal den Kapitalismus als die Ursache darzustellen, wo ja das Gegenteil heute noch enorm wirksam ist, um eine gesunde Marktwirtschaft tatsächlich vorwärts zu bringen. Bitte? Nein, das kommt nicht in Frage. Ich ignoriere keinen Beitrag. Aber ich kann es kurz machen. Wenn auch nur ein geringer Prozentsatz der DDR-Bevölkerung das begriffen hätte, was ich heute über den Kapitalismus erklärt habe, wäre es nicht zur Wiedervereinigung gekommen. Dann hätten die gesagt, wir spinnen doch nicht. Was wir machen müssen, ist den realen Sozialismus abschaffen und einen gescheiten Kommunismus zu machen. Aber doch kein Kapitalismus. Daraus ziehe ich einen Schluss. Die Lehren über Marxismus in der DDR waren zum Kotzen. Die haben nichts begriffen vom Marxismus. Ich kenne die ganzen Lehrbücher zur politischen Ökonomie. Da steht nur Mist drin und keine gescheite Kapitalismuskritik. Deswegen stimmen alle anderen Konsequenzen nicht. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gehört, dass der Kapitalismus in jene Widersprüche gerät, weil immer noch Reste des realen Sozialismus existieren würden. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Warum sind denn aus den neuen Bundesländern, bitteschön, nicht die versprochenen blühenden Landschaften geworden? Weil sie allesamt nur einem einzigen Maßstab unterworfen worden sind und an dem gescheitert sind. Sie sind daran gescheitert, tatsächlich Produkte für den Weltmarkt, die in der Weltmarktkonkurrenz bestehen können, herzustellen. Deswegen ist all das, was es dort an Fabriken gab, mit denen man Druckmaschinen, mit denen man Möbel, mit denen man Baumaterial hätte herstellen können, einfach platt gemacht worden. Das ist Werk des Kapitalismus und sonst nichts. Europäische Beschäftigung, ach wissen Sie, wenn ich schon mich jetzt hier anderthalb Stunden lang über die nationale Beschäftigung so ärgerlich und so kritisch ausgelassen habe, dann können Sie doch von mir unmöglich verlangen, dass ich einer europäischen Beschäftigung, also das Ganze auch noch nationenübergreifend, auch nur ein einziges gutes Wort finde. Letzter Punkt, die Sache mit der Korruption. Wissen Sie was? Wenn hier der Laden ganz ohne Korruption funktionieren würde, würde er genauso laufen. Es ist doch nicht die Korruption, die das verantwortet. Denn alles, was an Korruption, was da unten wieder in München aufgedeckt worden ist und so weiter, nicht passieren würde, dann würde ohne Korruption, ohne private Vorteilsnahme von Amtsträgern, alle Personifikationen dieses Zusammenhangs genauso funktionieren. So, das war's. Ja, weiter. Was vorhin bei deinem Punkt viertens, da hast du daran erinnert, dass die Arbeitervertretungen ja mal angetreten sind damit, um die Kundenkonditionen zu kämpfen, also praktisch sich zur Wehr zu setzen gegen den permanenten Angriff aufs Verhältnis von Lohn und Leistung. Ja. Und du hast dann gesagt, dieser Kampf ist verloren. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das verpasst habe, und dann angefügt. Und die Gewerkschaften haben auch nichts dagegen gesetzt, also sind nicht dagegen ordentlich aufgestanden. Ja. Jetzt wollte ich wissen, meinst du mit dem dieser Kampf ist verloren noch was anderes? Also sprichst du dann auf objektiv die größere Freiheit, die wir haben, oder was ist das? Nee. Ich meine damit, dass Menschen, denen einleuchtet, dass diese Wirtschaftsweise notwendigerweise Armut und Elend braucht für den Reichtum. Armut und Elend also nicht das Resultat von Misswirtschaft, sondern von höchst sachgemäßer Wirtschaft, Kapitalismus. Kapitalistische Wirtschaft. Wenn Leute das begriffen haben, das ist notwendig, leider so. Und wenn das vor allen Dingen auch Leute begriffen haben, die als Einkommensabhängige auf Fabrikarbeit, auf Büroarbeit, auf sonst was angewiesen sind, dann müssen sie sich eins klar machen. Wenn sie was dagegen unternehmen wollen, haben sie, das ist leider eine bittere Wahrheit. Dann haben Sie es mit drei Gegnern zu tun. Sie haben es mit dem kapitalistischen Privateigentum zu tun. Sie haben es mit dem Staat zu tun, der nichts anderes will, als das kapitalistische Privateigentum zu seinem Recht zu bringen. Darüber übrigens natürlich souveräner, starker, reicher Staat zu sein, der sich von Amerika nichts mehr gefallen lassen muss. Und Sie haben es mit einer Gewerkschaft zu tun, die im Augenblick was ganz anderes treibt, als in irgendeiner Weise dagegen aufzustehen und die Massen zu organisieren. Wenn ich höre, ich habe neulich auf einer Gewerkschaftsveranstaltung geredet, wahrscheinlich zum letzten Mal, wo die IG Metaller aufgetreten sind und gesagt, wir sind die größte und kampfstärkste Einzelgewerkschaft der Welt. Da habe ich einen Lachanfall gekriegt. Was machen Sie damit? Was machen Sie damit? Sie machen im Augenblick nichts anderes als eine Politik, die verhindert, dass ihnen noch mehr Leute weglaufen. Ausschluss. Was für die Leute dabei rauskommt, einerseits. Und andererseits ist ihr ganzes Getriebe davon gekennzeichnet, dass sie möglichst als anerkannte gesellschaftliche Kraft ausgerechnet von denen akzeptiert werden, denen sie eigentlich mit gewerkschaftlicher Macht ans Leder gehen müssen, nämlich Staat und Unternehmer. Verloren heißt also, wenn Sie sich auf das Zeug so einlassen, dann ist Schluss aus. Dagegen was zu unternehmen heißt, sich Klarheit darüber zu verschaffen. Erstens, diese Sorte Verelendung ist nicht zufällig, die nationale und die weltweite. Und wenn ich da was gegen unternehmen will, dann habe ich leider die Organisation der Arbeit nicht auf meiner Seite. Das habe ich damit gemeint. Wobei Sie völlig richtig liegen, wenn Sie daraus rausgehört haben, ich bin schwer dafür, dass die sich auf diesen Standpunkt stellen und den Kampf nicht ein für alle Mal verloren geben. Muss ich ja wohl nicht betonen. Was das mit Studenten, jetzt hier vor allen Dingen Studenten zu tun hat, das wäre eine andere Frage, die man durchaus rational angehen könnte. Jetzt war, können wir das, ist das so, ist es klar, ja? Es ist nämlich aber auch so, dass gerade durch die Zuspitze der ganzen Situation das Widerstandspotenzial auch angefacht wird und dass immer mehr Leute sich überlegen, auch andere Kampfformen außerhalb dieser etablierten Gewerkschaften zu übernehmen. Können Sie ein bisschen deutlicher werden, was Sie meinen? Ja, also ich denke, in der Theorie sind diese Überlegungen vielen Menschen klar. Ich glaube, das Problem ist gerade, wie sich zu organisieren, wie können verschiedenste Leute zusammenkommen. Das ist auch ein Problem in der Gesellschaft, das ist ein ganzer Individualismus, dass jeder für sich kämpft. Und das ist da, also wir schweben jetzt beispielsweise NVU und CNP solche Geschichten vor. Anarcho-syndikalistische Zusammenschlüsse, die ja auch in Geschichten immer wieder gegeben haben, die auch immer nur einen ganz kleinen Randpunkt gewesen sind, aber die ganz klar kämpferisch in direkten Angriff der Situation propagiert haben. Die auch immer noch existieren, die auch zwar nur klein, aber immer nur einen Zulauf haben. Wie schätzen Sie denn da die Chance an, dass sich sowas verstärkt? Der Zusammenhang, mit dem Sie eingestiegen sind, von Zunahme materieller Schwierigkeiten bei einkommensabhängigen Menschen und Entwicklung von Widerstandspotenzial oder Ähnlichem, der ist problematisch. Ich will mal so einsteigen. Der ist erstens durch nichts begründet, denn aus zunehmender Armut und Arbeitslosigkeit folgt leider mit Notwendigkeit nicht eine vernünftige theoretische und praktische Kapitalismuskritik. Da kann ganz alles Mögliche draus folgern. Deswegen habe ich Sie am Anfang auch gebeten oder euch am Anfang auch gebeten, wenn man diese vier Sachen durchgeht, sich vom Standpunkt der Betroffenheit freizumachen. Meint genauer gesprochen Folgendes. Der Standpunkt der Betroffenheit, wie er gegenwärtig im Protest beispielsweise auf Montagsdemos oder bei den Aktionen bei Opel eingenommen worden ist, ist ein Standpunkt, der immer getragen ist von dem Gedanken, das können die doch eigentlich mit uns nicht machen. Das ist ein Protest, der genau weiß, was Staat und Kapital mit einem anstellt, mit Hartz IV oder mit dem 10.000 Opel-Arbeiter, habe ich heute gelesen. Wird es im ersten Gang erwischen, haben Sie jetzt festgelegt. Die genau das wissen, und sich zu diesem Faktum nicht stellen als, verdammt nochmal, warum machen die das und was macht man dagegen, sondern sich stellen und sagen, wo wir doch Arbeiter sind, wo wir doch Opel nach oben gebracht haben, können die doch so schofeln mit uns nicht umgehen. Der Standpunkt der Betroffenheit in diesem Falle heißt, wir sind doch, jetzt sage ich es mal sehr überspitzt, die Opel-Familie. Wir sind doch die VW-Familie. Wie kann denn der Familienvater mit seiner Belegschaft, mit seinen Kindern so schofel umgehen? Dasselbe leider, muss ich sagen, bei den Hauptparolen, immer Hauptparolen, dass dazwischen auch mal das eine oder andere richtige Argument gefallen ist, das weiß ich, weil ich habe meine eigenen Flugblätter da unter die Leute gebracht. Die Hauptparole heißt, hey Schröder, vergiss nicht, wir sind das Volk. Was ist denn das für eine Beschwerde? Da ist jetzt nicht die große Opel-Familie, sondern da ist jetzt nicht die große VW-Familie als Berufungs- und Berufungsgrund und Beschwerdetitel benutzt worden, sondern da ist eine viel größere Familie, die des deutschen Volkes. Es kann doch nicht angehen, dass wir auch noch die ehemaligen Ossis, nein, das sind ja immer nur Ossis, die ehemaligen DDR-Bürger, denen du doch den Zuwachs an Territorium, an Einfluss zu verdanken hast, dass du mit denen so umgehst, das ist doch undankbar. Das sind Beschwerdetitel und Berufungsgründe, die immer von einer irgendwie gearteten Identität der Täter mit den Opfern ausgehen wollen. Leider sind alle gegenwärtig Laufenden, also wie gesagt, die wirklich was hergeben, ich rede nicht über FAU und sowas, die Kämpfe bei Opel, die Kämpfe bei VW, sind von dieser Sorte Harmoniewunsch getragen, obwohl das glatte Gegenteil passiert. Warum so ausgerechnet die Beschwerde über das, was mit den Leuten passiert, immer diesen Harmoniewunsch in kritischer Absicht bemüht, naja, das ist schon eine andere Sache. Ne? Offensichtlich scheinen westdeutsche Bürger, ehemalige ostdeutsche Bürger der Auffassung zu sein, die Nation sei wirklich sowas wie ihre Heimat. Aber dafür sprechen, der Radikalisierung, diese bestimmte Gruppen anstreben, auch weiterzugehen. Ja, sage ich ja gerade. Ich kenne kaum eine Gruppe, die ohne Opportunismus an solche Kämpfe, tatsächlich mit einer Kapitalismuskritik und mit der Kritik an falschen Beschwerden und falschen Forderungen dazwischenhaut. Und das wäre notwendig. Das ist notwendig. Ich kenne immer bloß, ich habe jetzt die Sachen, die du angesprochen hast, habe ich nicht so präsent, weil die Insel Berlin habe ich nicht so durchforstet. Ich kenne andere Abteilungen. Ich weiß, was im Ruhrgebiet gelaufen ist, bei Opel, wie da agitiert worden ist. Das ist einer Saukraus von PDS und anderen. Was da fällig wäre, wäre die Verabschiedung von dem Gedanken, es ist doch überhaupt wenigstens mal Protest. Ein Protest ist nicht deswegen, weil er einer ist, schon was Gutes. Den muss man prüfen. Wogegen ist er? Was beschwert er sich? Wie begründet er seine Forderungen? Wie begründet er das, was mit den Leuten passiert? Sonst taugt es nichts. Das ist eben das Blöde. Der Gedanke, es ist doch wenigstens schon mal Protest und die sind auf der Straße und dann sind wir halt ein paar mehr, als wenn wir nur so wenige wären, ist nicht nur die Anwanzerei an diese Form von Harmoniebedürfnis, das bis hin zu Nationalismus reicht. Da müssen wir drüber reden. Ist leider so. Sondern es ist obendrein auch ein erzdemokratischer Gedanke. Das muss doch irgendwie Eindruck machen, wenn wir mehr sind. Auch wenn das Mehr sich aus einer Bandbreite von Protest, die, wie man weiß, von den Faschisten über die Christen bis 7,5 versprengte Kommunisten reicht. Also, was ich daraus hauen will, wenn sich sowas regt, und die haben ja Gründe dafür, verdammt nochmal, ich sage ja nicht, sie sollen arbeiten, dann geht's um die Befassung damit, worüber beschweren sie sich, wie lautet ihre Beschwerde, was fordern sie, ist es in Ordnung oder nicht. Wenn es nicht in Ordnung ist, muss man sagen, es ist nicht in Ordnung und aus folgenden Gründen. Sonst kommen wir nicht weiter. Und aller Opportunismus an Betroffenheit, aller Opportunismus an große Zahl, ist, wie man aus der Geschichte der Bewegungen der Bundesrepublik weiß, immer tödlich. Immer alles, hat alles nicht geklappt. Wenn man nicht weiß, was die Sache ist, richtig erklärt hat, ich kann auch noch theoretisch abgeleitet hat, was hat's denn damit auf sich? Wenn man nicht erstmal seinen Kopf gescheit sortiert hat, dann wird alles, was man praktisch macht, nix. Ich greife Ihnen mal Ihre Position. Fangen Sie gleich mit dem Aber an. Dass man sozusagen sich nicht von der herrschenden Ideologie und deren politischen Konsequenzen sich nicht befreien kann, solange man im Rahmen der Notsituation. Entschuldigung, ich habe akustisch nicht verstanden. Solange man im Not Es sieht aber nach der Gesellschaft, die wollen nicht unbedingt das Wort Power hören, obwohl verschiedene gesellschaftliche Gruppen und Klassen diesen Rahmen ideologisch und politisch nicht überwinden, spielen aber die sozusagen die Aktionen, die Wünsche verschiedener gesellschaftlichen Gruppen auch unterschiedliche Rolle. Zum Beispiel die Genitalführer, die genitalführenden Bekannte haben letztendlich bleiben ja in dem besseren, den Wunsch nach einem besseren Kapitalismus, die Bochumer Opelarbeiter auf derselben Ebene. Aber mit welchen Interessen die Metallbranche diese Ideologie betreibt, mit welchen sozusagen auch politischen Zielsetzungen verfolgt und welche Rolle seine Position innerhalb dieser Gesellschaft spielt, ist etwas anderes, was ein Opelarbeiter in seinem hoffnungslosen Guerillakampf gegen das Kapital versucht, seine Lage innerhalb dieses Systems aufrechtzuerhalten, wenn er nicht verbessern kann. Ja, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann kann ich dem Schluss zustimmen. Das, was Opel-Arbeiter auf die Straße treibt, ist was anderes, als was die Gewerkschaft dann damit anstellt, was die IG Metall dann damit anstellt. Das ist richtig. Die Opel-Arbeiter wollen ihren Arbeitsplatz sicher haben. Das ist für sich, wie gesagt, ein Ziel, was zwar verständlich ist, aber was, zu dem ich vorhin einiges gesagt habe. Die IG Metall hat ein ganz anderes Ziel. Sie hat das Ziel, im Zusammenhang mit Opel hinzukriegen, dass Opel nicht Werke von Deutschland abzieht. In dem Opel-Kampf hat die IG Metall schlicht den Standpunkt von Sicherung nationaler Arbeitsplätze gehabt. Bleibt hier, entlasst woanders, ist die Konsequenz davon. Das ist eine. Zum Einstieg würde ich gerne noch was sagen, das wollte ich nicht gesagt haben, dass man sich, wenn man im Rahmen der Lohnarbeit zu leben genötigt ist, sich nicht aus dieser Rolle und dem dazugehörigen falschen Bewusstsein befreien kann. Das meine ich nicht. Da gibt es nicht nur hinreichend historische Beispiele, wo das gelungen ist, sondern das ist eine Frage, nichts anderes als eine Frage der Anstrengung. Die Leute davon zu überzeugen, dass das, was sie denken über ihren Betrieb, der müsste mich doch beschäftigen, weiter beschäftigen, wo ich schon 30 Jahre Opelaner bin, das ist ein falscher Standpunkt. Das ist der Opel-Kapital schlicht sagt, 30 Jahre fleißig gedient, gerade deswegen, weil du so fleißig mich bereichert hast, brauche ich dich jetzt nicht mehr. Und wenn ein Arbeiter das begriffen hat, ja, dann würde er was ganz anderes sagen, als das könnt ihr doch nicht mehr mit mir nicht machen. Dann würde er sagen, ach, deswegen machen wir das. Dann muss ich aber schnell einige Auffassungen über meine Betriebsheimat korrigieren. Ich weiß nicht, ob ich Ihrer Rede gerecht geworden bin. Sonst müssen Sie nochmal einfach. Ich wollte auch ein anderes Problem hinaus. Es gibt unabhängig von dem Willen der Aufklärer und Aufklärerinnen und unabhängig der Macht des Kapitals immer schon eine Klassengesinnung, Abwehraktion. Die weise Männer vor 150 Jahren gesagt haben, geriert innerhalb des Systems. Wenn man aber ganz allgemein, wenn ich Sie richtig verstanden habe, diese Abwehrkämpfe, die innerhalb des Systems, Lohnsklaverei und so weiter, und soweit wir sie sozusagen bewusst in diesem System nicht angreifen, werden sie auch in diesem System bleiben, Idee, was die Gewerkschaft ein oder hat, hat in denselben Topf fällt, dann müsste man die auch ablehnen, nicht unterstützen, besser organisieren. Ja, sag ich ja. Das würde ich anstellen. Ja, aber dann müssten wir uns nochmal, das habe ich ja in dem Beitrag vorher angedeutet, darüber unterhalten, was denn an den Abwehrkämpfen von Arbeitern, jetzt mal ganz getrennt von der Gewerkschaft, zu verteidigen ist. Sagen Sie mir was. Ich sowohl das Ziel Sicherung von Beschäftigung als auch das Abhaken des Kampfergebnisses in Anführungszeichen oder auch ohne, es gibt keine betriebsbedingten Kündigungen, taugen überhaupt nichts. Beschäftigungssicherung als Ziel, das habe ich vorhin schon gesagt, macht vom Arbeiter aus den Standpunkt, Hauptsache ich behalte meinen Arbeitsplatz, egal was ich dafür kriege und egal was davon mir verlangt wird, auf. Obwohl er aus dem entgegengesetzten Grund überhaupt nur in die Fabrik geht. Diese Forderung taugt nichts. Wenn er sich nach Streiks oder, wie hießen die bei Opel, Informationsveranstaltungen, dann nachher zu dem Ergebnis positiv stellt, wenigstens keine betriebsbedingten Kündigungen, übrigens heißt es in der Vereinbarungen, wenigstens bis auf Weiteres keine betriebsbedingten Kündigungen in Deutschland, dann ist das mal unabhängig von den beiden Einschränkungen eine Form von Selbstbetrug. Was heißt denn das, keine betriebsbedingten Kündigungen? Das heißt, andere Kündigungen, erstens andere Kündigungen, ja. Nicht betriebsbedingte Kündigungen dürfen sein. Leute, die im Betrieb rumstänkern, raus, fällt nicht unter betriebsbedingte Kündigungen. Alle anderen Reduzierungen der Belegschaft, die Leute sind krank, die Leute sterben oder sonst was, die Leute erreichen die Altersgrenze, reduzieren die Belegschaft, fallen nicht unter betriebsbedingte Kündigungen, heißen aber nichts anderes als weniger Leute für dieselbe Arbeit. Weil Einstellungen sind ja gerade nicht versprochen worden. Deswegen passt auch dieses Kampfziel nicht. Jetzt haben wir schon zwei Sachen, eine Forderung und ein Ergebnis, die nichts taugen. Ich weiß nicht, ob wir, wenn Sie andere Beispiele von dem VW-Kampf haben, von Daimler-Benz, von Karstadt-Quelle, was da gelaufen ist, nennen Sie es mir. Ich habe die einigermaßen studiert. Ich kann an dem nichts gut finden. Oder nennen Sie mir andere Sachen, wo Sie sagen, das gibt's und das oder das wäre in Ordnung. Ich würde Ihnen nur ein einziges Argument bringen, ja, was für die gesellschaftliche Realitäten am wichtigsten ist. Dem Diktat des Kapitals nicht sich unterordnen. Das haben wir vorgebracht. Ach, das stimmt doch gar nicht. Nein, das ist ja, das bilden Sie sich ein. Ich habe doch gerade eben gesagt, Sie haben sich dem untergeordnet. Die beiden Sachen, die ich gerade als die Hauptforderungen genannt habe, sind nichts anderes als die Unterordnung unter die Kalkulation des Kapitals, im Übrigen mit den beiden Einschränkungen. Bis auf Weiteres, was davon zu halten ist, konnte man gestern in der Zeitung lesen. Der erste Entlassungsschub, 10.000 Leute, das ist ja vielleicht eine Unterordnung, das ist vielleicht ein Brechen des Diktats des Kapitals. Ich wäre ja froh, wenn es passieren würde. Sofort, der Erste, der mit roten Fahnen vors Werkzeug ziehen würde. Ich habe noch eine alte bei mir stehen. Aber leider gibt es dafür keinen Grund. Und deswegen muss ich immer wieder Sachen aufschreiben, wo ich sage, Leute, was ihr jetzt gefordert habt, was ihr jetzt durchgesetzt habt, das fällt auf eure eigenen Füße zurück. Das nützt euch nicht, sondern das schadet euch. Und selbst der Standpunkt, wir haben einen Schaden minimiert, stimmt so gar nicht. Weil es ist kein Argument gegen Entlassungen. Kein Betrieb sagt, auf immer und ewig sorgen wir dafür, dass niemand entlassen wird. Nehmen Sie diesen VW-Vertrag da. Das ist überhaupt das Allerletzte. Die haben es durchgesetzt. 30% Lohnkosten in 5 Jahren gehen runter. Sie wollten dann ohne Belegschaft zu informieren, ohne die Belegschaft an diesem Entscheidung gelingt es mal, Zeit geben zu lassen, träumen Sie einfach von der Leute, die 8.000 bis 9.000 Stellen aufbauen. Aber wissen Sie was? Ich bin fast geneigt zu sagen, auch wenn Sie es mal so durchgezogen hätte, vielleicht wäre den Leuten dann was aufgefallen. Auch noch sich dabei zu setzen und dann irgendwann sagen, ja, leider konnten wir nichts anderes machen, weil wir sind so ohnmächtig. Das ist auch noch die per Mitbestimmung oder per Information erfolgte Zustimmung zu dem ganzen Laden. Das ist übrigens der Grund, warum die Arbeitgeberschaft, die Kapitalistenschaft so gespalten in der Frage der Mitbestimmung ist. Dass einige sagen, nee, wo sollen die hier? Im Aufsichtsrat oder sonst so. Und andere sagen, oh, ist doch gut. Zu allem, was wir mit den Arbeitern machen, immer Ja sagen. Ist doch klasse. Na, das ist der Punkt, der taugt auch nichts. Informiert werden über das, was das Kapital vorhat. Ja, bitteschön. Aber dann was draus ziehen. Und nicht zu sagen, wir wollen wenigstens informiert werden. Das Opferlamm möchte wenigstens wissen, wie es umgebracht wird. Sonst wäre es ja Verletzung der Schafsrechte oder Menschenrechte oder sowas. Nee, das taugt nichts. Nein, das macht doch nichts. Wenn andere dazwischen hauen und sagen, das ist doch in Ordnung. Nee, machen Sie weiter. Nee, man versteht es wirklich nicht. Also dann ist echt unangenehm. Also mit diesem Argument würde ich sagen, so haben die Jahrhunderte die Arbeiter für das neue Zunftrecht bestellt, sich zu organisieren. Ja, mit dem Koalitionsrecht haben sie sich sozusagen als höchstens bewusste Notsklave etablieren können. Ja? Wieso haben sie sich sozusagen das Recht gekämpft, auch an den Betrieben etwas mitbestimmen zu können? Nein. Sowieso nicht an der Lohnsklaverei nicht zu ändern ist. Nein. Sie missverstehen mich. Aus all dem, was wir jetzt in unserem Zwiegespräch durchgesprochen haben, folgt doch nicht raus, gegen Lohnsklaverei, von mir aus lassen wir es bei dem Begriff, ist mir jetzt egal, kann man nichts tun. Dann folgt dann nur daraus, all die Fälle, über die wir geredet haben, die taugen nichts. Also muss man was anderes machen, was Gescheites. So. Koalitionsrecht erkämpft, ist zunächst mal was ganz anderes gewesen. Zunächst mal. Die Erkämpfung des Koalitionsrechts war die Einsicht von Arbeitern, dass sie als einzelne Vertragspartner des Kapitals, dem Kapital hilf- und hoffnungslos ausgeliefert sind. Deswegen haben sie gesagt, wir müssen uns zusammentun. Wir müssen die Konkurrenz untereinander, in die das Kapital uns steckt und die es immer benutzt, aufheben und als Organisation der Arbeiterklasse von mir aus versuchen, Druck zu machen. So, dazu sind zwei Sachen zu sagen. Erstens, es gab mal eine Zeit, wo sie diese zugestandene Koalitionsfreiheit benutzt haben. Da haben sie wirklich was durchgesetzt. Sie haben den Kapitalismus nicht abgeschafft, überhaupt nicht. Aber sie haben dafür gesorgt, dass es ihnen als Arbeiter ein bisschen besser ging. Das ist nicht nichts, aber das ist auch keine Revolution. Auch das ist klar. So, selbst das passiert heute nicht mehr, behaupte ich. Das ist die erste Bemerkung, die ich machen will. Die zweite Bemerkung ist die, es hat schon eine gewisse Merkwürdigkeit an sich, wie dieser Kampf um die Koalitionsfreiheit damals verlaufen ist. Zieh mal einen Summenstrich, weil in bestimmten Staaten ist ein bisschen unterschiedlich verlaufen. Dass sie nämlich gesagt haben, wir müssen von der damals frühbürgerlichen Staatsmacht, müssen wir das Recht erteilt bekommen haben. Müssen wir uns das Recht erteilen lassen, uns zusammenzuschließen. Das ist deswegen ein bisschen merkwürdig und hat leider ganz fürchterliche Konsequenzen gehabt. Weil ausgerechnet der Staat all das, was die ohne das staatlich zugestandene Koalitionsrecht, ohne die staatlich zugestandene Koalitionsfreiheit, an organisierten Abwehrkämpfen gemacht haben, immer sofort zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei und Staatsgewalt hat werden lassen. Aus der Situation den Schluss zu ziehen, dann muss uns die Einrichtung, die uns bei jedem Arbeiterkampf sofort die Polizei auf den Hals setzt, uns das Recht auf Zusammenschluss gewähren. Ist ein kleiner Widerspruch. dann wollen die offensichtlich, dann will diese Staatsmacht offensichtlich nicht, dass das Koalitionsrecht benutzt wird, um das Interesse des Kapitals an Vermehrung von Gewinn in irgendeiner Weise zu gefährden. Und deswegen ist das, was tatsächlich in der Auseinandersetzung mit dem Staat an Koalitionsrecht rausgekommen ist, eine ziemlich finstere Angelegenheit. Wenn Sie sich all das anschauen, was heutzutage in den Gesetzen, in dem Arbeitsrecht, in den Betriebsverfassungsrechten und so weiter über Koalitionsfreiheit drinsteht, so finden Sie immer folgenden Satz nicht. Hallo Arbeiter, ihr ausgebeuteten Lohnsklaven, schließt euch zusammen und seht dafür, dass die Ausbeuter verschwinden. Immer steht explizit zum Teil drin, das Koalitionsrecht hat sich zu orientieren an den Erfordernissen und die Wahrnehmung des Koalitionsrechts hat sich zu orientieren an den Erfordernissen des Allgemeinwohls. Ihr dürft es einsetzen, das steht alles drin. Beim Betriebsrat genauso, bei der betrieblichen Mitbestimmung. Betriebswohl. Ihr dürft es einsetzen, aber nicht, um damit die Interessen der Gegenseite zu gefährden, sondern die Gegenseite darauf aufmerksam zu machen, dass wenn sie weiterhin so mit euch verfährt, in Sachen Arbeitszeit, in Sachen Arbeit und in Sachen Lohn, sie die Quelle ihrer eigenen Bereicherung ruiniert. Ja, da macht sie gefälligst darauf aufmerksam. Und das hat die elende Geschichte der Praktizierung, der Wahrnehmung des Koalitionsrechts bis heute bestimmt. Es durfte überhaupt nur eingesetzt werden. Und es ist leider deswegen nicht abgelehnt worden. Und die Gewerkschaften und die Arbeiterparteien haben auch nicht drauf gepfiffen. Es ist paragraphengemäß eingesetzt worden. Also gemäß des Zwecks der Erhaltung der Brauchbarkeit der Arbeiterklasse als Quelle des Gewinns des Kapitals. Leider haben weder die meisten kommunistischen Parteien, schon gar nicht die nach 45 noch die Gewerkschaften gesagt, so jetzt haben wir es, auf die Konditionen, die der uns da vorgeschrieben hat, pfeifen wir. Da hätten sie es allerdings wieder mit der Polizei zu tun gehabt, da hätten sie sich darauf vorbereiten müssen. Aber für mich war das der ganze Vortrag, den Halbtag, der läuft auf genau diesen Punkt heraus. Für mich ist ganz klar, nach allem, was Sie ausgeführt haben, dass wirklich Widerstand, der was bringen wird, wenn diesen Konflikt mit der Polizei in Form ist. Also ich will diesen Punkt aus sicherlich bekannten Gründen nicht vertiefen, aber Sie haben, wenn Sie auf den Gedanken anspielen, das Privateigentum ist keine Sache der Privaten. Da sagt irgendjemand, das ist meine Fabrik, lass die Finger davon. Sondern eine Sache der staatlich begründeten ökonomischen Macht mit Gewalt ausgestattet. Dann komme ich nicht umhin, Ihren Schluss zuzustimmen. Dann hat man es nicht mit einer Regierung zu tun, die sagt, wenn die Unterschriftensammlung nur 3,5 Millionen sind, dann treten wir zurück. Wäre schön. In Amerika gibt es ja ein paar Beispiele, die ganz erfolgreich gelaufen sind. Also von Argentinien weiß ich, von Garmin-Fabrik, die seit dem Crash 2001 war das, die Mitarbeiterhandel übernommen wurde, besetzt wurde und ganz erfolgreich war, also die auch massiv angegriffen wurden und die dann Solidarität aus der umliegenden Städten erfahren haben, mehrere tausend Leute erfahren. Die haben sich am Schluss ja auch angegriffen und haben die Besorgung geklaut, haben die Gelder geklaut. Da hat sich das alles, aber die sind immer noch bis jetzt noch gelöst. Also es ist solche Möglichkeiten, hätte man ja auch mal denken können, was wäre denn, wenn die Opel-Arbeiter jetzt sagen, ja, wir machen jetzt den Landweg, wir bauen jetzt ein paar Autos in Eigenregie. Und was machen Sie mit den Eigenregie gebauten Autos? Bitte? Nein, Moment. Das ist. Selber fahren. Okay. Und? Wie kommen Sie an Geld für Lebensmittel? Also, das ist nur ein Beispiel. Ja, ich will Ihnen aber an dem Beispiel. Ich kenne den Fall, auf den Sie anspielen, jetzt nicht genau. Ich kenne ein paar andere Fälle. Die stehen immer vor folgender Schwierigkeit. Entweder sie besetzen den Betrieb, weil er Produkte herstellt, die in den Umkreis ihrer Lebensmittel fallen dann kommen sie auf die Idee, die Versorgung damit organisieren wir selbst. Dann haben sie immer noch ein Problem. Wie kommen sie bitte schön an das Geld heran, um die Maschinen zu kaufen? Die müssen ja her. Wie kommen sie an das Geld heran, das sie selbst für ihre Lebensmittel brauchen? Der zweite Fall, wenn Sie Sachen herstellen, die Sie verkaufen müssen, weil die Abnehmer nicht die Produzenten sind oder die kleine Gemeinde, dann haben Sie es immer zu tun mit den Maßstäben des kapitalistischen Reichtums. Dann müssen Sie sich denen unterwerfen. Und dann nützt Ihnen leider die besetzte Fabrik nichts. Dann müssen Sie halt den Übergang zur Selbstausbeutung organisieren. Beide Fälle sind als Inseln in einem mehr oder weniger funktionierenden oder in Argentinien nicht mehr funktionierenden Nationalstaat. Ziemlich untauglich. Übrigens, nee, reicht erstmal. Also das Stichwort da heißt wirklich Inseln im Kapitalismus. Das ist nichts. Ich habe gefragt, was Sie denn so gut finden, wenn Sie das so mit der Hand. Ja, also ich muss sagen, ich habe das Buch heute im Zug gelesen. Und da kann mir durchaus das ein oder andere noch entgangen sein. Der Eindruck, den ich jetzt habe, und ich kenne auch ältere Sachen von ihm, also das ist ja nicht so, dass man in dieser Diskussion sich wechselseitig nicht kennt. Mein Eindruck ist der, ich habe es vorhin schon mal gesagt, er schafft es mit Ausnahme von drei Stellen, die ich gefunden habe, das Referat des Kapitals von Marx als Referat darzustellen. Aber das, was eigentlich der Witz daran ist, Kritik der politischen Ökonomie des Kapitalismus wegzulassen. Wenn Sie das Buch haben, überlegen Sie mal, ne, ob die Kritik, die ich heute hier geleistet habe, ob die auftaucht, wenn er von Reichtum spricht, wenn er von Markt spricht, wenn er von Konkurrenz spricht, wenn er von Geld spricht. Das ist wie ein fleißiges Kapitalreferat von jemandem, der nicht begriffen hat, dass dieser Laden eine einzige Schweinerei, ein einziger Anschlag auf die Menschheit ist. Es gibt zwei Ausnahmen, oder ich habe drei gefunden, die aber diesen Eindruck erstmal nicht korrigieren. Das ist das Erste, was ich sage. Dort, wo er, muss man eben gucken, die Stelle finden, dort, wo er mal Kritik übt, ist sie auch noch nicht in Ordnung. Ich will mal eine Stelle vorlesen, die vielleicht sogar erinnert an ein Argument, was ich vorhin gebracht habe. Seite 84. Eine kapitalistische Warenproduktion. Ja, ich habe doch gesehen, dass ein paar das Zeug dabei hatten. Eine kapitalistische Warenproduktion ist aber nicht auf Bedürfnisbefriedigung ausgerichtet, sondern auf die Verwertung des Werts. Bedürfnisbefriedigung erfolgt nur als Nebenprodukt, sofern sie sich mit der Kapitalverwertung deckt. Klingt so ein bisschen so, wie ich es gesagt habe, ne? Dann ist genau der Witz weggelassen. Ich würde dazu sagen, ach Gott, wenn die Bedürfnisbefriedigung so klappt als Nebenprodukt, hätte ich irgendwie nichts dagegen. Aber sie wird doch gerade als, wie er sagt, Nebenprodukt zu Schanden gemacht. Wo mal sowas auftaucht, ist es gleich in einer Weise dargestellt, dass ich mir die Nackenhaare aufsteigen. Also wenn es wirklich sagt, als Nebenprodukt von was anderem können wir alle prächtig leben, ja, wäre doch in Ordnung. Aber das ist gerade nicht der Witz. Als abhängige Variable der Verwertung, als Abfallprodukt, habe ich vorhin gesagt, passiert Folgendes. Findet gerade nicht Bedürfnisbefriedigung statt, sondern danach wird Bedürfnisbefriedigung nach der Verfügung über Geld sortiert. Ist erstmal ein Ausschluss von der Bedürfnisbefriedigung und nicht Bedürfnisbefriedigung. Wenn der Herr Michael Heinrich hier wäre und sagen würde, habe ich gemeint, würde ich sagen, okay, wenn du es gemeint hast, schmeißt dein Buch weg, schreib alles neu. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, das Ganze ist dargestellt als Marx sagt, Marx schlussfolgert, Marx behauptet hier, das ist der Standpunkt eines Theoretikers, der sich zu einer vorgelegten Theorie verhält. Er sagt nirgendwo, aus dem und dem folgt das und das. Er sagt immer nur, Marx folgert daraus. Das ist allein schon vom Stil her eine Distanzierung, die mir klar macht, er hat die einzelnen Schritte in ihrer logischen Notwendigkeit für sich nicht akzeptiert. Sonst würde er nicht immer diese distanzierende Formulierung gebrauchen. Das wird erhärtet dadurch, dass er gelegentlich Übergänge macht zur Kritik von Marx. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man Marx kritisiert, wo er zu kritisieren ist. Aber die beiden Punkte, auf die ich hier gestoßen bin, die er kritisiert, die sind auch noch falsch. Die sind falsch. Mal gucken, ob ich den einen finde. Seite 92. Ach, das ist das, genau. Da geht es um die Frage, wie ist denn die wahre Arbeitskraft bestimmt? Ach, das ist übrigens auch so eine ganz falsche Darstellung. Kann ich gleich noch was zu sagen. Ich mache erstmal das. Der Wert der wahren Arbeitskraft wird einzig durch den Wert der Lebensmittel bestimmt, die auf dem Markt gekauft werden müssen. Die im Haushalt, vor allem von Frauen geleistete Reproduktionsarbeit, Hausarbeit, Kindererziehung, geht den Wert der Arbeitskraft nicht ein. Feministische Autorinnen haben daher Marx vorgeworfen, dass die Kritik der politischen Ökonomie hier einen blinden Fleck habe. Allerdings ist nicht die marxische Bestimmung des Werts der wahren Arbeitskraft falsch. Falsch ist, dass er nicht die Besonderheit der Wertbestimmung hervorhebt, dass nämlich der Wert der wahren Arbeitskraft nur über den Wert der Lebensmittel bestimmt wird, die auf dem Markt gekauft werden. Ja, bitteschön. Wenn man davon ausgeht, die Reproduktion der wahren Arbeitskraft, ich rede mal ein bisschen marxistisch, weil der halt so daher redet, und das ist ja auch was der Marx erklärt, geht bestimmt den Wert der wahren Arbeitskraft. Was das heißt, da sage ich gleich noch was dazu. Dann geht in den Wert der wahren Arbeitskraft all das ein, was Reproduktionsnotwendigkeiten sind. Also geht darin auch das ein, was die Frau braucht, wenn sie ihren Mann und ihre Kinder als Arbeitskraft und als Nachwuchs der Arbeiterklasse versorgt. Dass die Tätigkeit der Frau unentgeltlich ist, das weist der Marx an mehreren Stellen nach und sagt, nur mal eine Extraschweinerei in der Reproduktion der arbeitenden Klasse. Der kann auf eine umsonstige Arbeitskraft der Frau zurückgreifen. Klasse. Hört übrigens sofort auf, wenn die sich emanzipieren muss und arbeiten muss. Ne? So, also die ganze Sache stimmt nicht. Bei Marx steht auch übrigens das glatte Gegenteil drin. Ist auch logisch, wenn er sagt, Reproduktion der Arbeitskraft heißt immer Reproduktion der Klasse. Ja, da geht halt das, was die Familie ist, mit ein. Und die feministische Geschichte mit dem blinden Fleck, dass der Lohnarbeiter, dass der Einkommensbezieher seine Frau auch noch für die Arbeit bezahlen muss, das ist ja wohl das Allerletzte. Statt Lohnarbeit abzuschaffen, sie auch noch ins Private reinzuziehen, das ist ja wohl das Letzte. Jetzt noch ein Satz zu der wahren Arbeitskraft. Was hier steht, zeigt mir, dass er das nicht begriffen hat. Hier steht, ja, der Marx zählt so auf, was da alles reingehört. In das, was dann nachher der Mensch als Einkommen bezieht, wovon er sich erhalten muss. Wert der wahren Arbeitskraft, wie gesagt. Na klasse, wenn das sozusagen ein gesicherter Anspruch wäre. Das und das brauche ich, das und das brauche ich, das und das brauche ich. Ist doch wunderbar. Gehört ja alles dazu. Sonst kann ich mich ja nicht reproduzieren. Dass das Ganze, übrigens auch schon in dem Kapitel, in dem das hier angesprochen wird, nichts anderes ist als ein ständiger Kampf zwischen dem Kapital, das sagt, ich will von dir mehr unbezahlte Arbeit haben, als dich für Arbeit bezahlen. Dass allein schon dieser Zweck, um den es geht, der übrigens justament in diesem Kapitel steht, nichts von Reproduktionsgarantie einschließt, sondern immer einschließt, da muss jedes einzelne Stück erkämpft werden. Und der Witz an Reproduktion ist nicht, die kriegen was, sondern mit all dem, was ihnen zugestanden wird, müssen sie ihre Reproduktion hinkriegen. Das war damals anders und heute ist es so. Heute sieht es so aus, wie ich gesagt habe. Die haben keine Garantie auf Reproduktion, sondern die haben die Garantie, dass sie nicht mehr kriegen und den Auftrag, damit müssen sie zurechtkommen. Also auch da ist wiederum die Kritik einfach ausgeblendet. Und so geht's zu. Ja, weiter. Oder wollen wir es dabei belassen? Wenn es genug war, dann belassen wir es dabei. Ihr habt ja, ich will noch zwei Sachen zum Schluss sagen. Erstens, ich habe hier meine Homepage und meine E-Mail-Adresse hingeschrieben. Es hat sich eingebürgert, und das finde ich auch völlig in Ordnung, dass man, wenn man nachträglich noch Einwände oder Fragen hat, die mir einfach schickt. Ich bemühe mich, das immer zu beantworten. In meiner Homepage findet ihr unter dem entsprechenden Link, ich glaube, da ist lose Texte, immer noch weitere Sachen von mir zu diesen und ähnlichen Themen. Ich hoffe, dass ich irgendwann das, was ich erzählt habe, dann auch nochmal in schriftlicher Form da reintun kann. Da vorne liegen noch ein paar Bücher von mir, das habt ihr ja gesehen. Ich bedanke mich. Tschüss.